Okay, let's start. Okay, lasst uns beginnen. So I'm gonna, before we actually start, let me just clarify a few things. Bevor wir beginnen, lasst mich ein paar Dinge klarstellen. First of all. Zuerst einmal. I think a lot of you have come because of me and that was a terrible mistake. Ich denke, viele von euch sind wegen mir gekommen und das war ein schlimmer Fehler. So quickly change that. Also ändert das sehr schnell. Because otherwise you're gonna go home disappointed. Sonst werdet ihr enttäuscht heimgehen. You have wasted your money. Ihr werdet euer Geld verschwendet haben. So if you've come because of me, quickly say, I'm so sorry, Lord. Deshalb, wenn ihr wegen mir gekommen seid, sagt ganz schnell, tut mir so leid, Herr. I'm really sorry. Es tut mir wirklich leid. I need forgiveness. Ich brauche Vergebung. I've come because of you, not because of this little Austrian guy. Ich bin wegen dir gekommen, nicht wegen dieses kleinen österreichischen Mannes. I'm very serious. Ich meine das sehr ernst. You know, we live in a time where everybody who puts confidence in man is going to be disappointed and shaken. Wie ihr wisst, leben wir in einer Zeit, in der alles Vertrauen auf Menschen enttäuscht und erschüttert werden wird. So, quickly fix it in your heart. Also korrigiert das rasch in euren Herzen. Say, Lord, I'm not expecting anything from anybody who's in the front. All my expectation is in you. Sagt, Herr, ich erwarte nichts von irgendjemandem hier vorne. All meine Erwartung gilt dir. That's the first thing. Das ist das Erste. The second thing. Das Zweite. I will explain to you why I'm speaking in English. Ich erkläre euch, warum ich Englisch spreche. And I'm explaining this to you because people always ask. Ich erkläre das, weil ich immer wieder gefragt werde. English is not even my mother tongue. Englisch ist nicht einmal meine Muttersprache. Not my language. Es ist nicht meine Sprache. My language is German and Austrian. Meine Muttersprache ist Deutsch und Österreichisch. So then why do I speak English here in Brazil where I'm supposed to speak Portuguese? Warum also spreche ich hier in Brasilien Englisch, obwohl ich doch Portugiesisch sprechen sollte? It's very simple. Das ist sehr einfach. This is transmitted live. Dies ist eine Live-Übertragung, die auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht wird. Genau jetzt hören hier viele Menschen aus unterschiedlichsten Orten der Welt mit zu. Und wenn dieses Event vorüber ist, habe ich ein Team außerhalb von Brasilien, das größer ist als mein Team in Brasilien. So the people who work for me in other countries, Ukraine, Switzerland, Austria, Germany. Die Menschen, die da für mich arbeiten, sind in der Ukraine, in der Schweiz, Österreich, Deutschland. They're more than people who work for me in Brazil. Das sind mehr Leute, als hier in Brasilien für mich arbeiten. So they take this content. Sie nehmen den Inhalt dieses Events. And it's going to be translated into German. Und es wird ins Deutsche übersetzt. Into Russian. Ins Russische. Polish. Ins Polnische. Into French. Ins Französische. And they're going to put it on our Russian YouTube channel and all the other media. Und es wird auf unseren russischen YouTube-Kanal gestellt und auf all die anderen Medien. So if I would speak in Portuguese now, no, they couldn't translate it. Wenn ich jetzt also Portugiesisch sprechen würde, könnten sie all das nicht übersetzen. Because they don't speak Portuguese. Denn sie sprechen alle nicht Portugiesisch. So they take it and translate it to this other language from English. Sie nehmen es also vom Englischen und übersetzen es in all die anderen Sprachen. Many times I thought, I live in Brazil, I don't want to speak English anymore. Oft dachte ich, ich lebe in Brasilien, ich will nicht mehr Englisch sprechen. But then I realized that tens of thousand people in other nations are being touched every day, so I have to continue to speak in English. Aber dann wurde mir klar, dass zehntausende Menschen in anderen Ländern täglich davon berührt werden, deshalb muss ich weiter auf Englisch sprechen. That's my reason. Das ist mein Grund. And it gives Daniel a job. Und es gibt Daniel eine Arbeit. I mean, who wants a guy to be unemployed 6 weeks before he gets married? Überlegt, wer will einen jungen Mann, der 6 Wochen vor seiner Hochzeit arbeitslos ist? The next thing is, I have several people here who graduated from our School of the Prophetic and Supernatural. Das nächste ist, ich habe hier einige Leute, die unsere Schule des Prophetischen und Übernatürlichen abgeschlossen After haben. I teach, nachdem ich also gelehrt haben werde, come here to the front and they're gonna prophesy and release words of knowledge and healing. Werden sie hier nach vorne kommen und prophezeien und Worte der Weisheit und Heilung freisetzen. Open your hearts to them. Öffnet ihnen eure Herzen. I trust them 100%. Ich vertraue ihnen zu 100%. 100%. They move in the supernatural, they move in the prophetic, they're wonderful people. Sie bewegen sich im Übernatürlichen, sie bewegen sich im Prophetischen, es sind wunderbare Menschen. They will always be ministry. What's that? They will always be ministry. Sie werden also immer wieder dienen. Tomorrow we're going to finish the evening with last session of question and answers. Morgen werden wir die letzte Einheit dieses Seminars mit Fragen und Antworten beenden. So remember, you can bring your questions. Also denkt daran, ihr könnt eure Fragen mitbringen. Morello asked me. Morello fragte mich. Is Morello here? Ist Morello hier? Where is he? He's downstairs, busy trying to make sure everything runs smoothly. Wo ist er? Er ist bestimmt unten und stellt sicher, dass alles gut läuft. I will represent him later to you. Ich werde ihn euch später vorstellen. Where's Kevin? Wo ist Kevin? He already left too. Er ist auch gegangen. What's wrong with these people? Was stimmt mit diesen Leuten nicht? I just wanted to thank him. He did a good job. Ich möchte ihm nur danken, er hat seine Sache gut gemacht. He has a good voice, did a good job. Er hat eine gute Stimme, er hat es gut gemacht. Marino asked me if we can do an event here in Goiânia after we did our event here in April. Murillo fragte mich also, ob wir nach unserem Seminar im April hier in Goiânia noch ein Event stattfinden lassen könnten. We talked about it. Wir redeten darüber. And I said, you know what, it's a good idea. Und ich sagte, du, das ist eine gute Idee. So we did it. Deshalb findet das hier nun statt. Wir organisierten dieses Event und Murillo sagte, wie sollen wir es nennen? Kevin, ich will dir sehr danken. Ich wusste, dass du eine schöne, schöne Stimme hast. Ich wusste, dass du so sensibel für den Heiligen Geist bist. Wenn du nicht für mich arbeiten würdest, würde ich dich anstellen. Danke. Gut gemacht. So, you know, Murillo said to me, what are we going to call this event? Also Murillo fragte mich, wie sollen wir dieses Seminar nennen? I said, I don't know. Ich sagte, ich weiß es nicht. Murillo, come here. Murillo, komm mal her. I said, I really don't know. Ich sagte, ich weiß es wirklich nicht. What are we going to teach about? Worüber sollen wir denn lernen? Just call it the event of the supernatural, because that always works. Ich meinte, nenne es einfach das Übernatürliche, das funktioniert immer. Ein Getränk für Daniel wird an Barbara weitergegeben, weil Daniel vor der Hochzeit keinen Zucker zu sich nimmt. Ele tem um compromisso para ser bem magro quando ele vai se casar. Então ele não pode, tá bom? A minha esposa pode. Meu filho pode. Então, Bárbara, você pode. Você quer a Bárbara? Oh, ganhou, menina. Que coisa boa. Anyhow, this is Murillo. Also, das ist Murillo. Murillo, agora Jessica fugiu. Que isso, gente? Wo ist Jessica? So his wife left to call him and now she stays outside. Seine Frau ist gegangen, um ihn zu holen. Nun ist sie nicht da. Procura ela também, chama ela também. Holt sie doch bitte. Antes a gente começa. So anyhow, stay here, fica aqui. While we wait for his girl, his wife. Während wir auf seine Frau warten. This is my incredible woman, wife, friend, best friend Debbie. Das hier ist meine beste Freundin und Ehefrau Debbie. Say hi to the people. Diga oi para as pessoas. 36 years she stuck with me. Sie ist seit 36 Jahren mit mir verheiratet. She's a hero. Sie ist eine Heldin. This is my amazing son Clayton. Und das ist mein wunderbarer Sohn Clayton. Say hi Clayton. Sag hallo Clayton. It's Clayton. These two are honestly some of the most amazing people that God put in my life. Diese beiden sind wirklich einige der wunderbarsten Menschen, die Gott in mein Leben gebracht hat. Honestly, honestly true. Das ist wirklich, wirklich wahr. I love these people so much. Ich liebe diese beiden Menschen so sehr. Murillo is the general manager of everything we do in our ministry. Murillo ist der Generalmanager von allem, was wir in unserem Dienst machen. Everything. Von allem. And he's doing a job of unbelievable excellence. Und er arbeitet unglaublich exzellent. I am so thankful how he loves people and cares for the kingdom of God. Ich bin so dankbar dafür, wie sehr er die Menschen liebt und sich um das Reich Gottes kümmert. He's a wonderful man. Er ist ein wundervoller Mann. And Jessica, his amazing wife. Und Jessica, seine wunderbare Ehefrau, taking care of all of the finances of our ministry. Betreut all die Finanzen unseres Dienstes. Plus of all of the finances of Brazilian Kids Care. Plus all die Finanzen von Brazilian Kids Care. She is incredible. Sie ist unglaublich. She does everything with excellence and with love and with care. Sie tut alles mit Exzellenz, mit Liebe und mit Sorgfalt. She will not make a mistake of 10 cents. Sie würde sich nicht um 10 Cent verrechnen. I trust these two people with all of my heart. Ich vertraue diesen beiden Menschen mit meinem ganzen Herzen. And I'm so sure that I could not do everything for the kingdom of God if it would not be for people like this. Und ich weiß, ich bin mir klar darüber, dass ich nichts für das Reich Gottes tun könnte, wenn es nicht solche Menschen wie sie gäbe. They are worth at least 10 times the salary they earn. Sie sind mindestens 10-mal das Gehalt wert, was sie verdienen. They are wonderful, wonderful. Sie sind so wunderbar. Thank you, Murillo. Danke, Murillo. Thank you. Danke, Jessica. And then the last person I want to represent and then we start. Die letzte Person, die ich euch vorstellen möchte, bevor wir beginnen, it's this girl here. Ist diese Frau hier. Come here. Komm mal her. Everything you see on my Instagram on YouTube is her fault. Alles, was ihr auf meinem Instagram seht, steht in ihrer Verantwortung. If you think that I write great posts on my Instagram, I've never written one. Wenn ihr denkt, ich schreibe wunderbare Nachrichten auf meinem Instagram, ich habe keine einzigen geschrieben. I don't even know the password to my Instagram account. Ich kenne nicht einmal das Passwort zu meinem Instagram Account. It's her. Das ist sie. She graduated from the School of the Prophetic and the Supernatural. Sie hat gerade die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen abgeschlossen. So when you send a message to my Instagram, the loving, kind answer, it's her. Also wenn du auf meinem Instagram eine Nachricht hinterlässt und du bekommst eine freundliche, liebevolle Antwort, das ist sie. If you send a message to my Instagram account and you get a prophecy back, it's her. Wenn du auf meinem Instagram Account eine Nachricht schreibst und eine Prophetie zurückbekommst, das ist sie. She takes care of everything with such excellence. Sie kümmert sich um alles mit solch einer Exzellenz. She only has one fault. Sie hat nur einen Fehler. She works too much. Sie arbeitet zu viel. But apart from that, she is amazing. Aber abgesehen davon ist sie wundervoll. Thank you, Karen. Danke, Karen. Okay, let's go. Okay, fangen wir an. I am of course going to say so many things you have heard before. Ich werde sicherlich vieles sagen, was ihr zuvor schon gehört habt. Many things. Vieles. So I hope you haven't come here to get new revelation. Deshalb hoffe ich, dass ihr nicht hierher gekommen seid, um neue Offenbarungen zu empfangen. Because the revelation that is most important is a person that is called Jesus. Denn die Offenbarung, die am allerwichtigsten ist, ist eine Person, die Jesus heißt. So I'm going to teach you a lot of things. Ich werde euch also eine Menge Dinge lehren. But I'm not worried. I'm not concerned whether you go home and like what I talk. Und ich werde mir keine Gedanken darüber machen, ob ihr zufrieden seid mit dem, was ihr gehört habt, wenn ihr heimgeht. Because I don't live to please people. Denn ich lebe nicht, um Menschen zu gefallen. I'm concerned here that I do what the Holy Spirit wants us to do. Ich bin bemüht, hier das zu tun, was der Heilige Geist tun will. So open your heart. Also öffnet eure Herzen. Pay close attention. Passt genau auf. Because there might be something being said that is a key to change your life. Denn es könnte sein, dass hier etwas gesagt wird, das ein Schlüssel für deine Lebensveränderung ist. And put into practice and apply what you learned this weekend. Und setzt um und wendet an, was ihr hier dieses Wochenende lernt. You know, Paul said, for me to tell you the same thing is not tedious. Paulus sagte, es ist für mich nicht mühsam, euch öfter dasselbe zu sagen. But for you it's important. Denn für euch ist es wichtig. There are some truths we have to hear over and over and over again. Es gibt einige Wahrheiten, die wir immer und immer und immer wieder hören müssen. So open your heart. Also öffnet eure Herzen. Don't filter things through your heart. Just open your heart and say, Lord, I'm here to learn from you. Filtert nichts durch eure Herzen. Öffnet eure Herzen einfach und sagt, Herr, hier bin ich. Ich möchte von dir lernen. Be smart enough to try to hear the voice in the voice. Und seid klug genug, um die Stimme hinter meiner Stimme zu hören. Don't try to hear my or Daniel's voice. Versucht nicht meine oder Daniels Stimme zu hören. Same guys. Io non preso copo. Io prefiero se copo. So apri per favore. So be smart enough and say, Holy Spirit, I need to hear your voice in their voice. Seid schlau und sagt, Heiliger Geist, ich muss deine Stimme hinter ihren Stimmen hören. Because if you don't hear the voice of the Holy Spirit, everything else you hear is going to be worthless. Denn wenn ihr die Stimme des Heiligen Geistes nicht hört, ist das, was ihr hört, wertlos. And let me give you good advice. Und lasst mich euch einen guten Rat geben. That's an advice that I've learned with God. Den ich vom Herrn gelernt habe. If you want to do yourself a favor, wenn ihr selbst euch einen Gefallen tun wollt, put your phone in airplane mode. Stellt euer Handy auf Flugmodus. And I'm telling you why. Ich sage euch warum. Not because of me. Und es ist nicht wegen mir. For me, you can do whatever you want. Meinetwegen könnt ihr tun, was ihr wollt. But so many times God is saying something and we get disturbed by a little bzz, bzz, and we miss a life-changing truth that is said within 20 seconds and will not be said anymore. Aber so oft sagt Gott etwas und wir werden durch ein kleines bzz, bzz gestört und so versäumen wie eine lebensverändernde Wahrheit, die in 20 Sekunden gesagt und nicht wiederholt wird. I've learned to pay close attention to God. Ich habe gelernt, sehr genau meine Aufmerksamkeit Gott zu geben. Okay, and now really the last thing. Jetzt wirklich das Letzte. Why did we charge you to come in here? Warum haben wir euch eingeladen, hierher zu kommen? Very simple. Sehr einfach. Nobody is making any money off this event. Niemand verdient an diesem Event. This is not a church event. I'm doing this event. Das ist kein Gemeinde-Event. Ich halte dieses Seminar. We rented this building and it was not cheap. Wir haben dieses Gebäude gemietet und es war nicht billig. So The money that you paid covers our costs. It only does. Das Geld, das ihr gezahlt habt, deckt unsere Unkosten nicht mehr. Pays the rent, pays our flight to come here. Wir zahlen davon die Miete und unseren Flug hierher. Pays our Airbnb to stay. Und unsere Unterkunft. So we simply calculated what does it cost us to do this event. So that's what you're paying for. Wir haben nur berechnet, was dieses Event uns kostet. Dafür habt ihr bezahlt. Just that you know what you're paying for. Nur damit ihr wisst, wofür ihr bezahlt habt. Holy Spirit, we thank you. Heiliger Geist, wir danken dir. We thank you from all of our heart. Wir danken dir aus tiefstem Herzen. You are incredibly amazing. Du bist unglaublich wundervoll. You are wonderful. Du bist wunderbar. You're powerful. Du bist kraftvoll. You're kind. Du bist freundlich. You're gentle. Du bist gütig. And you always love to manifest your power. Und du liebst es, immer deine Kraft zu manifestieren. You love to make Jesus great. Du liebst es, Jesus groß zu machen. So Holy Spirit, we thank you that you are here the next couple of days. So danken wir dir, Heiliger Geist, dass du die nächsten zwei Tage hier bist. To make our beautiful Jesus great. Um unseren wunderbaren Jesus groß zu machen. And we promise you. Und wir versprechen dir. That we will not give any glory to any man. Dass wir keinem Menschen die Ehre geben werden. We will only glorify the name of Jesus. Wir werden nur den Namen Jesus verherrlichen. So Holy Spirit, we surrender to you. Heiliger Geist, wir geben uns dir hin. We desire to see the manifest power of the kingdom. Wir sehen uns danach, die manifestierte Kraft des Reiches Gottes zu sehen. We expect to see the supernatural. Wir erwarten, das Übernatürliche zu sehen. We expect prophetic words that unlock the destiny of your people. Wir erwarten prophetische Worte, die die Bestimmung deiner Leute freisetzen. Because you promised us, if we really desire you, we will experience you. Denn du hast uns versprochen, dass wir dich erleben werden, wenn wir uns wirklich nach dir sehnen. So we desire you. Wir sehnen uns nach dir. We surrender to you. Wir geben uns dir hin. The moment you try to do anything, we will immediately work with you. In dem Moment, wo du irgendetwas beginnen wirst zu tun, werden wir sofort mit dir mitgehen. We always want to be done what you would like to be done. Wir möchten immer, dass das geschieht, was du möchtest. So we completely trust you. Wir vertrauen dir völlig. We completely surrender to you. Wir geben uns dir vollkommen hin. And we pray that you help us to be sensitive enough to hear your voice clearly. Und wir beten, dass du uns hilfst, feinfühlig genug zu sein, um deine Stimme klar zu hören. Thank you, Holy Spirit, for an amazing 2 days. Danke, Heiliger Geist, für wunderbare 2 Tage. Thank you for healing miracles. Danke für Heilungswunder. Thank you that you will always open the treasure chest of heaven. Danke, dass du immer die Schatztruhe des Himmels für uns öffnest. Danke, dass du Jesus die Anerkennung gibst, für die er bezahlt hat. Thank you, thank you, thank you. Danke, danke, danke. We love you and we honor you. Wir lieben und ehren dich. Thank you. Danke. And the Lord is saying, der Herr sagt, this is the most important time that you've ever lived in your life. Das ist die allerwichtigste Zeit, die ihr je in eurem Leben hattet. This is the most important time in the history of the church. Dies ist die wichtigste Zeit in der Geschichte der Gemeinde. This is the time that the prophets have talked about. Dies ist die Zeit, von der die Propheten gesprochen haben. This is a time where heaven and earth will walk in unity. Dies ist eine Zeit, wo Himmel und Erde in Einheit miteinander gehen werden. God is saying, I've been looking for my children who live a life of such surrender. Gott sagt, ich habe nach meinen Kindern Ausschau gehalten, die in solcher Hingabe leben. That their lives and heaven will be a perfect unity. Dass ihr Leben und der Himmel eine perfekte Einheit sind. The Lord is saying, I've looked all over the earth. Der Herr sagt, ich habe auf der ganzen Welt gesucht. For people, for my children, nach Menschen, nach meinen Kindern, who are so desiring to walk in unity with my desires, die sich so sehr danach sehnen, in Einheit mit dem zu leben, was ich möchte, that they will never again pursue selfish ambitions, dass sie nie mehr selbstsüchtigen Vorstellungen folgen werden. Their hearts are so aligned with my heart. Ihre Herzen sind so mit meinem Herzen verbunden. They release the manifestation of the glory of heaven wherever they go. Dass sie die Herrlichkeit des Himmels offenbaren und freisetzen werden, wo auch immer sie sind. Lord is saying, this is the time in history. Der Herr sagt, dies ist die Zeit in der Geschichte. That the angels have been waiting for it to happen. Auf die die Engel warteten. This is the time of history. Dies ist die Zeit in der Geschichte. Where my children, my sons and daughters, wo meine Kinder, meine Söhne und Töchter, are going to manifest themselves like they never have before. Offenbart werden wie noch nie zuvor. Sie werden den Tod nicht fürchten. They will not fear persecution. Sie werden keine Angst haben vor Verfolgung. They will not be afraid to lay down their life. Sie werden sich nicht fürchten, ihr Leben niederzulegen. They will walk with a smile on their face through the most difficult moment. Sie werden durch die schwierigsten Augenblicke ihres Lebens mit einem Lächeln gehen. Und während sie so leben, werden sie die Kraft des Himmelreichs ausdrücken. Sie werden von nichts anderem als von Liebe motiviert sein. Liebe zu mir und Liebe für mein Reich. Und Liebe zu den Menschen, die sie motivieren. Sie werden das Übernatürliche erleben, wie es noch in keinem Buch beschrieben wurde. Der Herr spricht, die Vermehrung von Nahrung wird für meine Kinder, die ihre Herzen auf mein Herz ausgerichtet haben, sehr normal werden. Der Herr sagt, die von meinen Kindern, die gelernt haben, der Herr sagt, diejenigen unter meinen Kindern, die gelernt haben, ihre Herzen auf den Himmel auszurichten, werden ohne irgendwelche Begrenzungen in materieller Versorgung leben. Sie werden begreifen, dass alle Ressourcen auf der Erde mir gehören und damit auch ihnen zur Verfügung stehen. Sie werden keine Begrenzungen mehr haben, um irgendetwas für mein Reich zu erreichen. Der Herr spricht, meine Engel feuern meine Kinder an, die in Hingabe leben. My angels are excited because they see how all over the world my children are beginning to surrender to me. Meine Engel sind begeistert, weil sie sehen, wie überall auf der Welt meine Kinder beginnen, sich mir hinzugeben. And the Lord is saying, the gates of hell are trembling. Und der Herr sagt, die Tore der Hölle erbeben. Because the gates of hell have believed that the church is asleep. Denn die Tore der Hölle waren der Meinung, die Gemeinde schlafe. The gates of hell have believed that the church is just building their own kingdom. Die Tore der Hölle dachten, dass die Gemeinde nur ihr eigenes Reich aufbaue. But now they've heard the voice of the bridegroom. Aber jetzt hat die Gemeinde die Stimme des Bräutigams gehört. And the gates of hell have been carefully watching what's going on in the heavenly world. Und die Tore der Hölle beobachten sehr genau, was sich in der himmlischen Welt tut. And they've heard how the bridegroom is calling the bride to himself. Sie haben gehört, wie der Bräutigam die Braut zu sich gerufen hat. And they will try to block the ears of the bride. Und sie haben versucht, die Ohren der Braut zu verschließen. They have filled the children of God with lies. Sie haben die Kinder Gottes mit Lügen gefüllt. But the Lord is saying, all over the world. Und der Herr spricht überall auf der Welt. So many of my children are rejecting the lies of the devil, and now they have ears to hear. Weisen so viele meiner Kinder die Lügen des Teufels zurück und haben jetzt Ohren, um zu hören. And they hear the voice of the bridegroom. Sie hören die Stimme des Bräutigams. And as they follow the voice of the bridegroom, they will walk in the unlimited power of the kingdom of heaven. Und wenn sie der Stimme des Bräutigams folgen, werden sie in der unbegrenzten Kraft des Himmelreiches leben. Fear is not part of their vocabulary anymore. Angst ist nicht mehr Teil ihres Wortschatzes. They are walking and manifesting the love and the power of heaven. Sie laufen in der Offenbarung der Liebe und der Kraft des Himmels. And the enemy in his terrible and great fear. Und der Feind in seiner schrecklichen und großen Angst. He's trying to blind the eyes of those who will not hear his lies any longer. Versucht die Augen derer zu blenden, die seinen Lügen nicht länger zuhören. And the Lord is saying, be very careful, my people, what you look at. Der Herr sagt, passt sehr gut auf, meine Kinder, was ihr anschaut. Learn your lesson from when you have listened to the wrong things and how this has blocked your ears. Learn your lesson from when you have listened to the wrong things and this has blocked your ears. Lernt daraus, wo ihr falschen Dingen zugehört habt und wo dies eure Ohren verschlossen hat. Learn your lessons from when you have listened to the lies of the enemy and this has stopped you from hearing my truth. Lernt daraus, wo ihr auf die Lügen des Feindes gehört habt und dies euch davon abgehalten hat, meine Wahrheit zu hören. Do not look at the wrong thing. Seht nicht auf das Falsche. Because this is the strategy of the animals to blind your eyes so that you do not see any longer. Denn dies ist die Strategie des Feindes, um eure Augen zu blenden, damit ihr nicht mehr seht. The Lord is in those who have a desire to hear and a desire to see. Der Herr ist in denen, die sich danach sehnen, zu hören und zu sehen. They will hear and they will see the truths of the power of the kingdom. Sie werden die Wahrheiten und die Kraft des Reiches Gottes hören und sehen. They're going to move in a way that they never imagined that they could move in. Und sie werden sich auf eine Weise bewegen, von der sie bisher keine Vorstellung hatten. The Lord is saying, I'm doing divine joining. Und der Herr sagt, ich werde heilige Verbindungen schaffen. Der Herr spricht, ich werde Menschen miteinander verbinden, die hören und sehen können. Der Herr sagt, das werden nicht Menschen tun, ich werde es tun. They will be joined in a supernatural way. Sie werden auf übernatürliche Weise verbunden werden. They will hear me corporately and they will see my power and my kingdom corporately. Sie werden mit mir zusammenarbeiten und mich so hören und meine Kraft und mein Reich sehen. They will encourage and strengthen one another, sie werden einander ermutigen und darin bestärken, as to learn to strengthen themselves in me. Zu lernen, sich selbst in mir zu stärken. They will walk in the manifest power of the kingdom of heaven. Und sie werden in der offenbarten Kraft des Himmelreichs wandeln. And the angels in heaven is excited. Und die Engel im Himmel sind begeistert. Because this is the time that the prophets have prophesied about. Denn dies ist die Zeit, über die die Propheten prophezeit hatten. Holy Spirit, you're so beautiful. Heiliger Geist, du bist so wunderbar. You're so beautiful. Du bist so wundervoll. Thank you, thank you, thank you. Danke, danke, danke dir. Say thank you, Holy Spirit. Open your mouth. Sagt einfach Danke, Heiliger Geist. Öffnet euren Mund. Say thank you, Holy Spirit. Sagt Danke, Heiliger Geist. Tell him you desire him. Sagt ihm, dass ihr euch nach ihm sehnt. Tell him you want him to be manifesting himself. Sagt ihm, dass ihr wollt, dass er sich offenbart. Tell the Holy Spirit you really, really, really want him here. Sagt dem Heiligen Geist, dass ihr ihn wirklich, wirklich, wirklich hier haben wollt. You wanna experience him, you wanna feel him. Dass ihr ihn erfahren und spüren wollt. You wanna see his manifestation. Dass ihr sehen wollt, wie er sich offenbart. The Holy Spirit is healing somebody's ear right now. Der Heilige Geist heilt gerade jetzt das Ohr von jemandem. I don't know if this person is in this room or online. Ich weiß nicht, ob diese Person hier im Raum oder online ist. Might even be more than one person. Es kann auch mehr als eine Person sein. But there's a person that's 32 years old and the Holy Spirit is healing your ear right now. Aber da ist eine 32-jährige Person und der Heilige Geist heilt dein Ohr genau jetzt. Fact, 32 years and 7 months old. Genau 32 Jahre und 7 Monate alt. The Holy Spirit is right now restoring your ear. Und der Heilige Geist stellt dein Ohr jetzt wieder her. Just healing you. Er heilt dich einfach. Jeder, der ein Wunder in seinem Ohr braucht, leg einfach die Hand aufs Ohr und empfange. Holy Spirit, you're the best. Heiliger Geist, du bist der Beste. Thank you. Danke. We command every spirit of infirmity to detach itself from every ear. Wir befehlen jedem Geist der Schwäche, sich von jedem Ohr zu entfernen. Right now, command every ear to hear, be healed. Ich befehle jetzt, jedem Ohr zu hören und geheilt zu sein. I command you to be healed from inflammation, infection. Ich befehle ihm, geheilt zu sein von jeder Entzündung oder Infektion. Any hearing problem to be completely gone now. Ich befehle jedem Hörproblem jetzt zu verschwinden. Thank you. Danke. Thank you, thank you. Ich danke dir. I see the Holy Spirit restoring mental disorders. Ich sehe, wie der Heilige Geist psychische Störungen heilt. I see him healing somebody from autism. Ich sehe, dass er jemanden von Autismus heilt. So if you are online, if you're here, if you have somebody who's autism, grab that miracle. Also wenn ihr online seid und das hört und jemanden habt, der autistisch ist, ergreift dieses Wunder. I see the Holy Spirit literally rearranging the brain and recreating neurons. Ich sehe buchstäblich, wie der Heilige Geist das Gehirn in Ordnung bringt und Neuronen neu schafft. Holy Spirit, I thank you. Heiliger Geist, ich danke dir. Command every foul demon that is behind autism to go now. Ich befehle jedem Dämon der Verwirrung, der hinter Autismus steckt, jetzt zu gehen. Game over. Das Spiel ist aus. Finished. Vorbei. I command these people with autism to be healed now. Ich befehle diesen Leuten mit Autismus, jetzt geheilt zu sein. I see several people with mental disorder being healed. I see somebody being healed from bipolar. Ich sehe einige Leute mit psychischen Störungen, die geheilt werden. Ich sehe, dass jemand von einer bipolaren Störung geheilt wird. There's somebody watching online. Da ist jemand, der online zuschaut. And you've been battling with bipolar and the Holy Spirit is setting you free now. Du hast mit dieser bipolaren Störung gekämpft und der Heilige Geist setzt dich jetzt frei. Thank you, Holy Spirit, for that beautiful miracle. Danke, danke, Heiliger Geist, für dieses wunderbare Wunder. Thank you. Danke. Thank you for the angels of God that are right now here with us. Danke für die Engel Gottes, die jetzt hier mit uns sind. Thank you and thank you again. Danke, danke und danke dir nochmal. You're beautiful. Du bist wunderbar. Thank you. Somebody's toe is being healed right now. Der Zeh von jemandem wird jetzt geheilt. Thank you, Jesus, for this miracle. Danke, Jesus, für dieses Wunder. Thank you, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist. Toe be healed now. Zeh sei jetzt geheilt. You're so beautiful. Du bist so wunderbar. Go ahead and move your toe right now. Bewege jetzt deinen Zeh. Go ahead, right now. Jetzt, bewege. Somebody has got an infection in the toenail and the toenail is grown in, you know, back, like ingrown toenail. Jemand hat einen entzündeten Zeh und die Entzündung ist in den Zeh hineingewachsen. And you're healed right now. Du bist jetzt geheilt. I mean, you're going to be so shocked when you look at your toenail. Ich meine, du wirst so schockiert sein, wenn du jetzt deinen Zeh anschaust. You take your sock off, you're going to have a shock. Wenn du deinen Socken ausziehst, wirst du so schockiert sein. Thank you for this toenail to be healed, the infection to disappear right now. Heiliger Geist, ich danke dir jetzt für diesen Zehennagel, der geheilt wird, für die Entzündung, die jetzt verschwindet. You're beautiful. Du bist wunderbar. We declare in the face of every spirit infirmity, you are a loser, you are a liar, we have no fear of you. Wir deklarieren angesichts jeglichen Geistes der Schwäche, du bist ein Verlierer, du lügst, wir haben keine Angst vor dir. We walk in humility on it. Honoring our Jesus always. Wir wandeln immer in Demut und ehren unseren Jesus. This is about you, Jesus. Es geht nur um dich, Jesus. This is your turn, Holy Spirit. Du bist dran, Heiliger Geist. So beautiful. Du bist so wunderbar. Just so beautiful. Einfach so wundervoll. I see a woman that's losing a lot of hair. Ich sehe eine Frau, die viel Haar verliert. I mean, just losing your hair crazy. Ich meine, du verlierst einfach so verrückt viele Haare. A hormonal problem. Das ist ein hormonelles Problem. And the Holy Spirit is stopping that because he's fixing your hormone. Der Heilige Geist stoppt das jetzt, weil er deine Hormone in Ordnung bringt. In fact, tatsächlich, you've only realized the hair loss, but you have not even associated with your hormone. Hast du zwar den Haarverlust festgestellt, aber du hast ihn nicht in Verbindung gebracht mit deinen Hormonen. But you thought that you really had to change because lately you've been so irritated. Doch du dachtest, du müsstest dich ändern, weil du so verwirrt warst. And you've been condemning yourself so much. Und du hast dich selbst so sehr verurteilt. The Holy Spirit, I'm going to balance your hormones. You are going to be just fine. Der Heilige Geist wird deine Hormone ins Gleichgewicht bringen und es wird dir einfach gut gehen. Father, I command these hormones to be perfect. Also Vater, ich befehle diesen Hormonen perfekt zu arbeiten. And I command the hair not to fall out anymore. Und ich befehle dem Haar nicht mehr auszufallen. And I even command the hair that is falling out to regrow very quick and very supernatural. Und ich befehle sogar dem Haar, das gerade ausfällt, sehr schnell und übernatürlich wieder fest nachzuwachsen. You're so beautiful. Du bist so wunderbar. You are so beautiful. Du bist so wunderbar. Holy Spirit, we love you, we love you, we love you. Heiliger Geist, wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben dich. We love you. Wir lieben dich. I promise the Holy Spirit to do whatever he wants, not what I want. Ich habe dem Heiligen Geist versprochen zu tun, was er will, nicht was ich will. So I have a really great teaching here. Ich habe einige wirklich großartige Lehreinheiten hier. But I'm not going to teach it. Aber ich werde das jetzt nicht lehren. I'm going to call the students of the prophetic and supernatural to the front now. Ich werde die Studenten der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen hierher nach vorne rufen. It's your time to prophesy. Ihr habt jetzt Zeit zu prophezeien. Your time to release the supernatural here on earth. Ihr sollt jetzt das Übernatürliche auf der Erde freisetzen. Come on. Kommt nach vorne. All of these people have graduated from the school of the prophetic and supernatural. All diese Leute haben die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen abgeschlossen. Jesus amado. Except for Jonathan. Außer Jonathan. Jonathan is a wonderful friend of mine. Jonathan ist einer meiner wunderbaren Freunde. He's American. Er ist Amerikaner. He lives in Brazil. Er lebt in Brasilien. And together we have a very close common friend. Well, he's very close to Debbie and me. Und wir haben gemeinsam einen sehr nahen Freund, der auch Debbie sehr nah ist. Name is Charles Dark. Nämlich Charles Dark. He knows him too. Er kennt ihn auch. So I asked Jonathan to come here. Ich bat Jonathan, hierher zu kommen. And I said to him, just move together with my students. Und ich sagte zu ihm, bitte wirke hier mit meinen Studenten. So I'm going to ask my wonderful daughter Lorena to be in charge of the microphone. Ich werde meine wunderbare Tochter Lorena bitten, das Mikrofon zu nehmen. Sie junta mais. Responsável pelo microfone. Paulo, tem mais espaço Jesus. Aqui para não ficar com yeah. gente. Vem mais para assim, cá. Atrás de vocês, gente. Vem mais para cá. Olha lá. So I'm following the direction of the Holy Spirit. I did not plan to do this. Ich folge hier der Leitung des Heiligen Geistes. Ich hatte nicht geplant, das so zu machen. But I really don't care. Aber das ist mir wirklich egal. I'd rather not preach one word here and follow the Holy Spirit than bring you messages that you like. Ich würde eher hier kein einziges Wort predigen, als nicht dem Heiligen Geist zu gehorchen und euch stattdessen eine Botschaft zu bringen, die euch gefällt. I promised him that I will always obey him. Ich habe ihm versprochen, ihm immer zu gehorchen. So I do. Das tue ich. So apart from Jonathan, all of us is graduated from our school. Also außer Jonathan sind das lauter Leute, die unsere Schule abgeschlossen haben. And God has used them. Und Gott gebraucht sie. So Lorena, come on. So Lorena, nimm das Mikrofon. Você é rainha do microfone, você passa o microfone. Pode começar. Você tem uma coisa aí? Let me quickly say something. Lass mich schnell noch etwas sagen. So, you're in charge now. Also, du bist jetzt verantwortlich. What I want to say. Was ich noch sagen möchte. These people will probably point some of you out and prophesy to you. Diese Leute werden vielleicht auf jemanden zeigen und genau dir prophezeien. My students, please remember that there are people online that are not here. Liebe Studenten, bitte denkt daran, dass es Leute online gibt, die nicht hier sind. God wants to speak to them too. Und Gott möchte auch zu ihnen sprechen. And everybody else who is receiving a prophetic word, und jeder andere, der ein prophetisches Wort von Gott empfängt, don't limit God. Schränkt Gott nicht ein. Please don't do that. Bitte tut das nicht. So Lorena might point, or anybody might point to you, also Lorena oder jemand anderer wird auf dich zeigen and might say God is saying to you. Und wird sagen, Gott sagt zu dir, but if the Holy Spirit speaks to another person through the same word, take it. Aber wenn der Heilige Geist durch dasselbe Wort zu einer anderen Person spricht, nimm es an. Not if you like it. Nicht, wenn es dir gefällt. No. Nein. If the Holy Spirit speaks to you. Sondern wenn der Heilige Geist zu dir spricht. So for instance, also zum Beispiel. Lorena could say, hey, I'm saying to you, and you're online, and you feel the Holy Spirit speaking to you, take that word for you too. Lorena könnte sagen, hey, ich soll dir sagen, und wenn du online bist und spürst, dass der Heilige Geist das auch zu dir sagt, dann nimm dieses Wort für dich an. Clayton, you graduated from my school. Come to the front. Du hast meine Schule abgeschlossen. Komm auch nach vorne. Das ist ein Wort für einige Personen, für die Gemeinde Jesu. Der Herr ermahnt uns zu einfachem Glauben. Wir werden nur Zugang zum Himmel und zu den Reichtümern des Himmels haben, wenn wir einfachen Glauben haben. Was ist einfacher Glaube? Es ist der Glaube eines Kindes, das seinem Vater vertraut. Es ist kindlicher Glaube, den wir im Heiligen Geist leben. Wir werden in der höchsten Not nur mit einfachem Glauben bestehen können. Agora, para que você viva isso. I saw someone watching on the internet, and it was first in Europe. Ich sah jemanden, der uns übers Internet anschaut. Es ist jemand in Europa. And there's been several things with your heart, like small heart attacks, and there's a hardening around your heart. Da gab es mehrere Dinge mit deinem Herzen, wie kleine Herzinfarkte, und da war eine Verhärtung um dein Herz herum. And Jesus is softening your physical heart and taking away the hardness and inflammation. Und Jesus öffnet dein physisches Herz und entfernt die Verhärtungen und die Entzündung. So that you won't have any more heart attacks. Und du wirst keine Herzattacken mehr haben. There was first for someone in Europe, but there's someone in the United States too that if you receive that, it's also for you. Also da ist jemand in Europa, aber es gibt auch jemanden in Amerika, der das empfangen soll. Das ist auch für dich. Ich sehe dich als einen verärgerten Vogel. She sees you as an angry bull. Sehr ärgerlich. Yeah, very angry. Er lief gegen einen Zaun, dieser Vogel, also da sind viele Zäune um dich herum, gegen die du gerannt bist. He was like running against the, how can I say it? Oh, thank you. The fences with the chest. Very strong. So many of these fences around and you were just running into it. Doch da war ein Zaun, den du nicht zerstören konntest. And there was a fence that you could not destroy. Du wurdest sehr ärgerlich und du wurdest wütend und du versuchtest oft diesen Zaun kaputt zu machen. For many, many times trying to destroy it. Und ich sah den Heiligen Geist sagen, hör auf damit und atme. And I saw the Holy Spirit say to you, stop and breathe. Denn dieser letzte Zaun kann nur durch seine Gegenwart und Kraft zerstört werden. This last fence will only be destroyed with his presence and with his power. Du kannst dich jetzt in ihm ausruhen. You can rest on him now. I don't know if it's for someone here or someone online. Ich weiß nicht, ob das für jemanden hier oder für jemanden online ist. Somebody who's thinking in their heart, these people are just making this stuff up. They're not hearing from God. Aber es ist jemand, der in seinem Herzen denkt, diese Leute denken sich doch einfach etwas aus, sie hören das nicht von Gott. And I believe God wants to say to this person. Und ich glaube, Gott möchte zu dieser Person sagen, within the next 24 hours, binnen der nächsten 24 Stunden you're going to hear from God. Wirst du von Gott hören. And it's going to hit you so hard, und es wird dich so hart treffen, you are never again going to doubt that God speaks to people. Dass du nie mehr daran zweifeln wirst, dass Gott zu Menschen spricht. God will speak to you personally. Gott wird persönlich zu dir sprechen. You go. Muito obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. These are our wonderful students from the School of the Prophetic and Supernatural. Das sind unsere wunderbaren Studenten von der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. All right, let's go. Okay, legen wir los. Wow, it's 9:10. Wow, es ist 9:10. To finish, we're supposed to finish at 10. Ich soll 10 Uhr aufhören. Thank you, students. Danke, meine Studenten. Proud of you. Ich bin stolz auf euch. God is amazing. Gott ist wunderbar. So I'm going to share something with you that is one of the important keys for walking in the supernatural. Ich werde etwas mit euch teilen, das einer der wichtigsten Schlüssel für ein Leben im Übernatürlichen ist. Supernatural is supposed to be completely natural for us. Ist euch bewusst, dass das Übernatürliche für uns absolut normal sein sollte? Unfortunately, today the supernatural is the exception, not natural. Unglücklicherweise ist heutzutage das Übernatürliche die Ausnahme, es ist nicht selbstverständlich. That's very sad. Das ist sehr traurig. So when we hear of some crazy miracle, we go, whoa. Wenn wir von einem verrückten Wunder hören, reagieren wir mit wow. But you know, in reality it should be like this. Aber wisst ihr, eigentlich sollte das so sein. We should say, what, you've been a Christian for a month and you've never seen a miracle? Wir sollten sagen, was, du bist schon monatelang ein Christ und hast noch kein Wunder gesehen? What's wrong with you? Hey, sag mal, was läuft bei dir falsch? You've been a Christian for a month and you've never healed a sick? Du bist seit Monaten ein Christ und hast noch keine Kranken geheilt? Are you sure you're a Christian? Bist du sicher, dass du ein Christ bist? Think about this. Denk darüber nach. If you study through the Bible carefully, wenn du die Bibel sorgfältig studierst, you will find out Christianity is all about the supernatural. Wirst du herausfinden, dass es beim Christsein nur um das Übernatürliche geht. Think about it. Denk darüber nach. And we believe in some of the supernatural, but in many other things we don't believe. Und wir glauben an manches Übernatürliche, aber vieles andere glauben wir nicht. And it's so sad. Das ist so traurig. And it is one of the passions of my heart. Es ist eine meiner Herzensleidenschaften. To make the supernatural something natural in the Christian church. Das Übernatürliche zu etwas Natürlichem in der christlichen Gemeinde zu machen. It's supposed to be like that. Denn so sollte es sein. Since I was a little child, seit ich ein kleines Kind war, probably about 9 or 10 years old, etwa 9 oder 10 Jahre alt, I've had an incredible, desperate longing in me for the supernatural. Spürte ich ein unglaublich sehnsüchtiges Verlangen nach dem Übernatürlichen in mir. Which has never been satisfied until today. Das bis heute nicht zufriedengestellt worden ist. The more I see, the more I want. Je mehr ich sehe, desto mehr will ich. And you know, Daniel came, I first met Daniel, oh my God, 10 years ago? Und wisst ihr, ich traf Daniel zum ersten Mal vor 10 Jahren. More or less 10 years ago. Vor mehr als 10 Jahren. And then about maybe close to 5 years ago, he actually came into our life. Und dann kam er vor etwa 5 Jahren in unser Leben. And he's lived with us for almost 5 years. Er hat jetzt fast 5 Jahre mit uns gelebt. He's always on my side. Er war immer an meiner Seite. He's become a real son. Er wurde ein richtiger Sohn. And for a period of time, Daniel and me have traveled all over this country. Eine ganze Weile reisten Daniel und ich kreuz und quer durch dieses Land. I doubt that there are many Brazilians who know Brazil better than I do. Ich vermute, dass ich Brasilien besser kenne als viele Brasilianer. I've traveled to more than 170 towns and cities here in Brazil. Ich bin in über 170 Städte und Orte hier in Brasilien gereist. So I know this country so well. Also ich kenne dieses Land wirklich gut. And we traveled basically every week, sometimes twice a week. Wir reisten damals mindestens einmal pro Woche oder auch zweimal. We have seen so many miracles. For sure there must have been way over 1,000. Wir haben so viele Wunder gesehen, das müssen viel mehr als 1,000 gewesen sein. I mean, medically confirmed miracle. Also wirklich medizinisch bestätigte Wunder. From eyesight restored to deaf ears open to bones appearing that weren't there, creative miracle. Vom Augenlicht wiederhergestellt, über taube Ohren geöffnet, bis hin zu fehlenden Knochen, die plötzlich da waren. Schöpferische Wunder, so viele Wunder. We've been in a meeting and like, I remember one time in the south of Brazil in Campo Grande. Manchmal waren wir bei einer Versammlung und es war, ich erinnere mich, einmal im Süden von Brasilien in Campo Grande. I don't remember, maybe a couple of thousand people at the meeting. Ich weiß es nicht mehr, aber da waren wohl einige tausend Leute in dieser Veranstaltung. Like in one meeting, within minutes, there were hundreds of miracles. Und bei einem Treffen erlebten wir hunderte von Wundern. We've seen so many things. Wir haben so viel gesehen. And it's exciting. Und ja, das ist spannend. We love to do what we did. Wir liebten das zu tun, was wir taten. But before the pandemic came, aber bevor die Pandemie kam, before the pandemic came, bevor die Pandemie kam, my diary was completely filled with appointments to travel the whole year 2020. War mein Kalender für 2020 gefüllt mit Terminen, wohin ich reisen sollte. And the Lord said, cancel everything. Und der Herr sagte, sag alles ab. No more. Lass es sein. I don't want you to travel anymore over Brazil. I don't want you to do that. Ich möchte nicht mehr, dass du quer durch Brasilien reist. Ich will das nicht mehr. So I canceled. So sagte ich alles ab. People got upset at me. Die Leute ärgerten sich über mich. But then a few weeks later, it was forbidden to travel anyhow. So then they were okay. Aber einige Wochen später war es eh verboten zu reisen. Dann war es doch in Ordnung für sie. Sarah, hey Sarah, schön dich zu sehen. Where's your little girl? Wo ist deine kleine Tochter? Gorgeous little girl. So ein liebes Mädchen. So, you know, but we love to do that, but we just realized that we have to follow the leading of the Holy Spirit. Wir liebten wirklich, was wir taten, aber wir stellten einfach fest, dass wir der Leitung des Heiligen Geistes folgen mussten. So when he said, don't do it anymore, I said, okay, that's fine. Deshalb, als er sagte, mach das nicht mehr, sagte ich einfach, okay, es ist gut so. But you know, as we have traveled all over the country, here is something that always bothered me. Aber wisst ihr, als wir durch dieses Land reisten, da gab es etwas, was mich immer störte. It's this terrible, terrible, terrible attitude that people have. Diese schreckliche, schreckliche, schreckliche Einstellung der Leute. That they think the supernatural belongs to some special people. Die denken, dass das Übernatürliche einigen besonderen Leuten zusteht. Oh, when Reinhard comes, then miracles happen. Oh, wenn Reinhard kommt, dann werden Wunder geschehen. This is so unbiblical. Das ist so unbiblisch. This is so wrong. Das ist so falsch. The moment you are a Christian, the supernatural is supposed to become a part of your life. Ab dem Augenblick, wo du ein Christ wirst, sollte das Übernatürliche Teil deines Lebens werden. The moment you become a Christian. Ab dem Moment, wo du ein Christ wirst. Your conversion is supernatural. Deine Bekehrung ist übernatürlich. How do you think you're going to go to heaven unless you have a supernatural conversion? Denkst du denn, du könntest in den Himmel kommen, wenn nicht deine Bekehrung übernatürlich war? But we've changed one religion for the other. Aber wir haben eine Religion gegen eine andere eingetauscht. So we simply changed our Catholic religion for the evangelical religion. Wir haben einfach unsere katholische Religion gegen die evangelische eingetauscht. We don't have the priest, but we have the pastor, but it's the same thing. Also haben wir keinen Priester mehr, dafür aber einen Pastor. Eigentlich ist es das Gleiche. Es ist das Gleiche. Es ist derjenige, dem Gott zuhört, und dann wird er mit mir sprechen. Wenn ich ein Wunder erleben will, muss ich zu diesem Mann gehen. So the whole time, die ganze Zeit möchte Gott, dass jeder Christ im Übernatürlichen wandelt, aber das tun sie nicht. In July... Im Juli we did a little event in Sao Paulo. Hatten wir ein kleines Event in Sao Paulo. And we were driving home, it was about midnight. Und wir fuhren heim, da war es um Mitternacht rum. Five people in the car. Fünf Leute im Auto. It was Daniel, it was Clayton, it was me, my PA Luciana and who and Anna Lidja, his wonderful beautiful soon to be Daniel, Clayton, ich, meine persönliche Assistentin Luciana und Anna Ligia, seine wunderbare, schöne Verlobte. Wir beteten für eine Frau, die dringend ein Wunder brauchte. And her arm grew and she got healed. Ihr Arm wuchs und sie wurde geheilt. But there was another woman there who had a problem with her discs. Doch da war eine andere Frau, die ein Problem mit ihren Bandscheiben hatte. Ich denke, es waren die Bandscheiben. I think it was your mom. Ich glaube, das war deine Mutter. So, while Daniel and me were up there praying for these other people, während also Daniel und ich oben standen und für andere Leute beteten, there was this other woman who needed healing. Stand dort diese andere Frau und brauchte Heilung. I look at my son Clayton. Ich schaute meinen Sohn Clayton an. A 17-year-old boy. Er ist ein 17-jähriger Junge, we adopted a little over 2 years ago. Den wir vor ungefähr 2 Jahren adoptiert haben. And I said, Clayton, please go and heal her. Und ich sagte, bitte Clayton, geh zu ihr hin und heile sie. Walks up to his mom and she's healed. Clayton ging zu seiner Mutter und sie wurde geheilt. Right? Stimmt's? Is she still healed? Ist sie noch geheilt? She's still fine. Es geht ihr immer noch gut? So, that now it's almost November, so that's like 3.5 months later, or 3 months later. Es ist jetzt fast November, also das ist gut 3 Monate her. So there is a little 17-year-old boy who 2.5 years ago didn't know anything about nothing. Da ist also ein kleiner 17-jähriger Junge, der vor 2.5 Jahren nichts von alledem wusste. And then we're driving home with the car at midnight. Und dann fuhren wir um Mitternacht mit dem Auto heim. Und Clayton sagte, Dad, did you see how I healed that woman? Papa, hast du gesehen, wie ich die Frau geheilt habe? So I said, yes, son, I did. Ich antwortete, ja, mein Sohn, ich habe es gesehen. Now starts a discussion in my car. Dann begann eine Diskussion in meinem Auto. My PA, who graduated from the School of the Prophetic and Supernatural. Meine persönliche Assistentin, die die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen abgeschlossen hatte, tadelte meinen Sohn. She says, Clayton, don't be proud. Sie sagte, Clayton, sei nicht stolz. You did not heal her, Jesus healed her. Nicht du hast sie geheilt, sondern Jesus hat sie geheilt. I thought, I'm gonna stay out of this discussion. Ich beschloss, mich aus dieser Diskussion herauszuhalten. In Portuguese we have such a beautiful expression that it's hard to find it in English. Also im Portugiesischen gibt es so einen wunderbaren Ausdruck, den man schlecht übersetzen kann. But maybe Daniel can translate it. Aber vielleicht kann Daniel es übersetzen. Eu filho da bem para frente. Steig in den Ring, mein Sohn. You can't translate it, girl. Not even Daniel translated. Nicht einmal Daniel kann das übersetzen. Anyway, so I thought. Ich dachte. I'm just gonna keep driving. Let's see what's gonna happen between my PA and Clayton. Ich fahre einfach weiter und schaue, was zwischen meiner persönlichen Assistentin und Clayton passiert. So don't be proud. You didn't heal her. Jesus healed her. Also sei nicht stolz. Nicht du hast sie geheilt, sondern Jesus. So Clayton said to her. Clayton antwortete ihr. Well, if Jesus healed her, if Jesus was the one who healed her, why has she been suffering so many years? Where was he the whole time? Wenn Jesus sie geheilt hat, wenn er es war, warum hat sie dann so viele Jahre gelitten? Wo war er die ganze Zeit? Clayton wins, my PA loses. Clayton gewann, meine persönliche Assistentin hat verloren. I was so proud of him. Ich war so stolz auf ihn. Think about this. Denk darüber nach. What has hindered us more from walking in the supernatural than stinking religious thinking? Was hat uns mehr davon abgehalten, im Übernatürlichen zu laufen, als das stinkende religiöse Denken? Thinking. Denken. Yeah, this religious thinking. Dieses religiöse Denken. In 1 Corinthians 2, verse 1 to 5. In 1. Korinther 2, 1 bis 5. Paul clearly said, when I came to you, I did not come in the excellence of wisdom. Sagte Paulus deutlich, ich kam nicht zu euch mit vortrefflicher Rede oder Weisheit. He said, I determined to know nothing among you, only Christ and him crucified. Er sagte, ich habe mir vorgenommen, bei euch nichts zu wissen, außer Christus, dem Gekreuzigten. Verse 4, he says, and my... No, let's look at verse 3. Wir machen mit Vers 3 weiter. I was with you in weakness, in fear and much trembling. Ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und unter viel Zittern. Look at this. Seht euch das an. Paul, the powerful apostle, Paulus, der machtvolle Apostel, said, sagte, I preached to you, I was not clever. Als ich zu euch predigte, redete ich nicht klug. May I kindly ask you, to do yourself a favor. Darf ich euch freundlich bitten, euch selbst einen Gefallen zu tun? Stop chasing clever preachers who don't walk in the supernatural. Stop. Hört auf, wortgewaltigen Predigern zu folgen, die nicht im Übernatürlichen wandeln. Hört auf damit. Why is there not a single amen to that? Warum bekomme ich kein einziges Amen darauf? Stop chasing clever preachers who don't walk in the supernatural. Lauft nicht länger irgendwelchen klug daherredenden Predigern nach, die nicht im Übernatürlichen wandeln. More spiritual food, more spiritual food. So all we become is fat sheep. Wir wollen immer mehr geistliche Nahrung und noch mal mehr geistliche Nahrung, aber dadurch werden wir zu fetten Schafen. So we all fat sheep because we don't move in any way in the supernatural. We just become fat. Wir sind alle fette Schafe, weil wir uns auf keine Weise im Übernatürlichen bewegen. Das macht uns fett. One more good sermon and I'm gonna be a powerful man of God. Noch eine gute Predigt und ich werde ein kraftvoller Mann Gottes sein. Listen to me. Hört mir zu. It is one of the greatest deception in this Christian world. Es ist eine der größten Täuschungen in dieser christlichen Welt. Believe that one more revelation is going to change your life if you haven't walked in the one that you got yesterday. Zu glauben, dass eine weitere Offenbarung dein Leben verändern wird, wenn du die Offenbarung nicht gelebt hast, die du gestern bekommen hast. See that lady there with the, next to the guy with the glasses? Siehst du die Frau, die neben dem Mann mit der Brille sitzt? Dort am Rand, neben dem Mann mit der Brille. Is that your husband? Ist das dein Mann? Boyfriend, okay. I'm not trying to get him married, I'm just asking. Dein Freund, okay, ich werde euch nicht verheiraten, ich habe nur gefragt. Because if it's husband and wife, I have to prophesy over both. Denn wenn es Eheleute sind, muss ich über beide prophezeien. But if it's boyfriend and girlfriend, then I can prophesy only over you. Und wenn ihr befreundet seid, kann ich auch nur über dich prophezeien. Because who knows if you're going to get married? Denn wer weiß, ob ihr heiraten werdet. But anyhow, the Holy Spirit kept drawing my attention to you. Wie auch immer, der Heilige Geist hat mich auf dich aufmerksam gemacht. So for the lady. Also für die Dame. And I just feel the Holy Spirit wants to say to you. Ich spüre, dass der Heilige Geist zu dir reden möchte. That inside of you are so many creative talents. Dass in dir so viele schöpferische Talente sind. That have not been used. Die noch nicht so genutzt wurden. He wanted to use them. Wie er sie nutzen wollte. And I see the Lord being excited and sad over your life. Und ich sehe, wie der Herr begeistert und zugleich traurig ist über dein Leben. Excited because he's deposited so much creativity inside of you. Begeistert, weil er so viel Kreativität in dich hineingelegt hat. A little sad because you have not used all of the talents and gifts and creativity that he has given you. Aber ein bisschen traurig, weil du bisher deine ganzen Begabungen, Gaben, die Kreativität nicht genutzt hast, die er dir gegeben hat. In yourself the way he believed in you. Weil du nicht so an dich geglaubt hast, wie er an dich glaubt. I hear the Lord saying, you have been called and created to be a successful businesswoman. Ich höre den Herrn sagen, du bist dazu berufen und geschaffen, eine erfolgreiche Geschäftsfrau zu sein. You have not been called and created to go to work for somebody else the rest of your life. Du bist nicht dazu gerufen und geschaffen, den Rest deines Lebens für jemand anderen zu arbeiten. The Lord trusts you and he believes in you. Der Herr vertraut dir und glaubt an dich. And he wants you to begin to trust also and believe in what God has put inside of you. Und er möchte, dass du beginnst zu vertrauen und dass du ebenfalls dem glaubst, was Gott in dich hineingelegt hat. You've been trying to figure out how to navigate through your life over the next few months and years. Du hast versucht herauszufinden, wie du durch die nächsten Monate und Jahre in deinem Leben steuern sollst. And the Lord is saying, you need to just start to believe the way God believes about you. Und der Herr sagt, du musst nur anfangen, das zu glauben, was Gott über dich denkt und glaubt. And then just keep walking. Und dann geh einfach weiter. Because the doors will open before you and he will open them, no other man will open them. Denn die Türen werden vor dir offen sein, denn er wird sie dir öffnen und niemand anderer wird sie aufmachen. But if you don't prepare your heart now, you will not walk through the open door because you don't believe you can do it. Aber wenn du dein Herz jetzt nicht bereit machst, wirst du nicht durch die offenen Türen gehen, weil du nicht daran glaubst, dass du das schaffst. So the Lord is saying, don't try to open doors. Der Herr sagt also, versuch nicht, Türen zu öffnen. Begin to say to the Lord, aber fange an, zum Herrn zu sagen, Lord, I really want to see myself how you see me. Herr, ich möchte mich wirklich so sehen, wie du mich siehst. And four words the Lord is saying to you, which, how he sees you. Und der Herr sagt zu dir vier Worte, wie er dich sieht. Number one, extremely successful. Erstens, außerordentlich erfolgreich. Yes, he already sees you extremely successful. Ja, er sieht dich schon jetzt extrem erfolgreich. Secondly, zweitens, extremely prosperous. Außerordentlich wohlhabend. He does not want you to just have enough to pay your bills every month. He doesn't like that. Er möchte nicht, dass du nur genug hast, um jeden Monat deine Rechnungen bezahlen zu können. Das mag he er nicht. He already sees you extremely prosperous. Er sieht dich jetzt schon extrem wohlhabend. And then he sees you extremely creative. Außerdem sieht er dich außerordentlich kreativ und schöpferisch. Ich sehe, dass die Kreativität, die in dir ist, absolut außergewöhnlich ist. Ich sehe so viele Zahlen, lauter Zahlen. Ich weiß nicht, ob du mit Zahlen arbeitest, aber ich sehe viele, viele Zahlen. Und du bist so kreativ, dass diese Zahlen in eine Weise gebracht werden, dass sie einfach verrückt werden. Du bist so kreativ, dass diese Zahlen auf eine Weise geordnet werden, das ist verrückt. Und das Letzte, was ich ihn sagen höre, ist sehr fruchtbar. Er möchte also, dass du dich so siehst und diese Wahrheiten über dein Leben deklarierst. Und dann, wenn dein Herz bereit ist, wird sich die Tür öffnen und du wirst hindurchgehen. Does that make sense? Macht das Sinn? Good, I like it. Gut, ich mag das. So look, also schaut. Think about this. Denkt darüber nach. The Apostle Paul says, der Apostel Paulus sagt, I did not come to you with clever words. Ich kam nicht zu euch mit klugen Worten. Why do we keep chase clever teachers who don't walk in the supernatural? Why? Warum laufen wir immer noch schlauen Lehrern nach, die nicht im Übernatürlichen wandeln? Warum? I have a question. Ich habe eine Frage. Does any Bible teacher have the right to teach about the supernatural if he doesn't walk in it? Hat irgendein Bibellehrer das Recht, über das Übernatürliche zu lehren, wenn er nicht darin wandelt? See? Seht ihr? But since the supernatural is all over the Bible, every Bible teacher is supposed to teach it. Aber wenn das Übernatürliche überall in der Bibel zu finden ist, sollte ich jeder Bibellehrer darüber lehren, oder? Think a little bit with me, people, please. Denkt mit mir ein wenig nach, Leute, bitte. So Paul said, first of all, clever words was not part of my representation of the gospel. Paulus sagt also erst einmal, kluge Worte war nicht meine Art, das Evangelium darzustellen. Look in verse 5, he says. In verse, the end of verse 4 and verse 5. Schaut am Ende von Vers 4 und in Vers 5 sagt er. He says, but it came in demonstration of the Spirit and power. Aber ich kam in Demonstration des Geistes und der Kraft. So that your faith should not be rested on human wisdom, but on the power of God. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Do you know what? Wisst ihr was? Most of our faith rests, unfortunately, in the wisdom of man, because we've never seen the power of God. Der Großteil unseres Glaubens ruht leider in der Menschenweisheit, weil wir nie die Kraft Gottes gesehen haben. When you heard the gospel, als ihr das Evangelium gehört habt, when you first heard the gospel, als ihr die frohe Botschaft das erste Mal hörtet, did you see the gospel with the manifestation of the power of God? Habt ihr das Evangelium bestätigt gesehen durch Manifestation der Kraft Gottes? Or did you just hear it? Oder habt ihr das nur gehört? Think about this. Denkt darüber nach. When you went to your first encounter, als ihr zu eurer ersten Versammlung gegangen seid, did you see the sick healed? Habt ihr da gesehen, dass die Kranken geheilt wurden? If you didn't, you only heard the wisdom of man. That's why your faith is rested in human wisdom. Wenn nicht, habt ihr nur Menschenweisheit gehört. Deshalb ruht euer Glaube nur auf Menschenweisheit. So now the rest of our Christian life we're trying to figure out Christianity without power. Und den Rest unseres christlichen Lebens versuchen wir, ein Christsein ohne Kraft zu leben. Paul said, I did not come with human wisdom. Why? Paulus sagte, ich kam nicht mit Menschenweisheit. Warum? He said, I came in the demonstration of the power of the Holy Spirit. Why? Er sagte, ich kam und demonstrierte euch die Kraft des Heiligen Geistes. Warum? So that your faith would rest in the power of God. Damit euer Glaube in der Kraft Gottes ruht. Guys, I tell the students of my school, Leute, ich habe den Studenten meiner Schule gesagt, nobody has a right to preach the gospel unless it is with signs, wonders and miracles. You don't even have that right. Dass niemand das Recht hat, das Evangelium zu verkünden, wenn er es nicht mit Zeichen, Wundern und Machttaten tut. Niemand hat das Recht dazu. No Christian, not no apostle, no Christian. Ich kann euch aus der Bibel beweisen, dass kein Christ, nicht kein Apostel, sondern kein Christ, has the right to preach the gospel unless it's accompanied with signs, wonders and miracles. Das Recht hat, die frohe Botschaft zu verkünden, es sei denn, es ist mit Zeichen, Wundern und Machttaten verbunden. God doesn't give you that right. Gott gibt dir dieses Recht nicht. We take that right. Wir nehmen uns dieses Recht. From God's perspective, you don't have that right. Aus Gottes Sichtweise haben wir dieses Recht nicht. Jonathan, do you agree with me? Jonathan, stimmst du mir zu? Good man. Guter Mann. It's so all over the Bible. So finden wir es überall in der Bibel. But look at verse 3. Aber schaut in Vers 3. 4, I think. Vers 4, denke ich. Look what Paul says. Schaut, was Paulus sagt. I mean, Paul, he... No, verse 3, I was right. Das ist in Vers 3. Paul says, Paulus sagt, I've come to you with a demonstration of the power of the Holy Spirit. Ich bin zu euch gekommen mit der Demonstration der Kraft des Heiligen Geistes. Daniel, you don't have to sit on the floor. There is a seat next to the most beautiful woman in the room. Would you like to have it? Daniel, du musst nicht auf dem Boden sitzen. Da ist ein Stuhl neben der schönsten Frau auf der Welt. Möchtest du dort sitzen? You can... So, look at this. Also, schaut euch das an. The Apostle Paul, who said, I came to you with a demonstration of the power, also said, oh, by the way, I was really scared when I came to you. Der Apostel Paulus, der sagte, ich bin zu euch gekommen mit der Demonstration der Kraft des Heiligen Geistes, der sagte auch, ach, übrigens, ich hatte wirklich Angst, als ich zu euch kam. Look. Schaut. He said, I was in weakness, in fear and in trembling. Three things. Er sagte, ich kam in Schwachheit mit Angst und Zittern. Drei Dinge. Guys, Leute, please get this. Ergreift dies bitte. We have believed the religious lie that the ones who walk in the supernatural are the strong ones. Wir haben die religiöse Lüge geglaubt, dass diejenigen, die im übernatürlichen wandeln, die starken sind. They don't. Das sind sie nicht. The ones who shout loudest and who are the strongest preachers, they don't walk in the supernatural. Diejenigen, die am lautesten schreien und die überzeugten Prediger sind, wandeln nicht im Übernatürlichen. They just shout about the miracles, but they don't see the miracles. Sie schreien nur über die Wunder, aber sie sehen die Wunder nicht. We have been believing this lie. Wir haben diese Lüge geglaubt. That if we are in weakness, in fear and in trembling, we cannot be used for the supernatural. Dass wir nicht im Übernatürlichen verwendet werden können, wenn wir schwach, ängstlich und zittrig sind. Think about Denk this. Darüber nach. When we feel weak, fearful and trembling, we believe God can never use me today. Wenn wir uns schwach, ängstlich und zittrig fühlen, dann glauben wir, Gott kann mich heute niemals gebrauchen. Paul understood that's exactly what qualified him to walk in the supernatural. Paulus wusste, dass genau das ihn dazu qualifizierte, im Übernatürlichen zu wandeln. I love that. Ich liebe das. Guys, I was really terrified. Leute, ich war wirklich verängstigt. Look, schaut. If you understand that weakness, trembling and fear will bring you to the place, wenn wir begreifen, dass Schwachheit, Furcht und Zittern uns dahin bringen werden, where you can't come anymore with human wisdom because there's none left. Dass wir sicherlich nicht mehr mit menschlicher Weisheit weiterkommen, weil nichts mehr davon übrig ist. Now the only thing that's left is connect to the source of power and release that power. Und wenn das Einzige, was uns bleibt, die Verbindung zur Quelle der Kraft und die Freisetzung dieser Kraft ist. You know, in some of my weakest moments, I've seen the greatest power of God released in my life. Wisst ihr, in einigen der schwächsten Momente in meinem Leben erlebte ich, wie die größte Kraft Gottes freigesetzt wurde. How many times Daniel and me walked to a place and I said, Daniel, I feel so bad, I want to run out and hide in the hotel room. Ich meine, wie oft kam ich mit Daniel an einem Ort an und sagte, Daniel, ich fühle mich so schlecht, ich will davonlaufen und mich im Hotelzimmer verstecken. How many times, huh, Daniel? Wie oft, Daniel? And with the same breath we said. Und im gleichen Atemzug sagten wir es. Let's go. Packen wir es an. Let's go. Los geht's. We feel weak. We are scared. Our legs tremble. Wir fühlen uns schwach. Wir haben Angst. Unsere Beine zittern. Let's go. Packen wir es an. Let's release the power of God. Lass uns die Kraft Gottes freisetzen. And we saw extraordinary miracles. Und wir sahen außerordentliche Wunder. You see, you can never walk in the supernatural until you learn to think the way God thinks. Seht ihr, ihr könnt nie im Übernatürlichen wandeln, wenn ihr nicht lernt zu denken, wie Gott denkt. Think about this. Denkt darüber nach. This is where basically the biggest battle is. Hier findet im Grunde der größte Kampf statt. The big battle is that we've never learned to think the way God thinks. Der große Kampf ist, dass wir nie gelernt haben, so zu denken, wie Gott denkt. How does God think? Wie denkt Gott? Reinhard's weakness equals my power. Reinhards Schwachheit entspricht meiner Kraft. How do we think? Wie denken wir? Reinhard's weakness equals no power. Reinhards Schwachheit bedeutet keine Kraft. God thinks the weaker you are, the more my power can be manifest through you. Gott denkt, je schwächer du bist, desto mehr kann sich meine Kraft durch dich offenbaren. We have to learn to think how God thinks. Wir müssen lernen zu denken, wie Gott denkt. It's so sad how we've been trained inside of the church and outside of the church. Es ist so traurig, wie wir innerhalb und auch außerhalb der Kirche dazu erzogen wurden, think problem, but God thinks solution. Problem zu denken, wenn Gott Lösung denkt. Think about it. Denk darüber nach. You know what? If we would, I need to calm myself down. Wisst ihr was? Wenn wir, ich muss mich selbst beruhigen. If we would spend only 30% as much time listening to heaven, than we do all the garbage that's floating around in this earth, we would all walk in the supernatural. Wenn wir nur 30% der Zeit, die wir damit verbringen, uns den Müll reinzuziehen, der auf der Erde geschieht, damit verbringen würden, auf den Himmel zu hören, würden wir alle im Übernatürlichen wandeln. On Sunday, probably you're all gonna go and vote. Am Sonntag geht ihr wahrscheinlich alle wählen. There are going to be millions of Brazilians that are voting in fear. Es gibt Millionen Brasilianer, die in Angst zur Wahl gehen werden. And yet there is no fear in heaven. Doch im Himmel gibt es keine Angst. Where did you get all your information from who you should vote? Woher holt ihr euch all die Informationen darüber, wen ihr wählen sollt? Let me ask you the question. What's that? Let me ask you this question. Erlaubt mir, euch das zu fragen. From the social media. Von den sozialen Medien. From the internet. Aus dem Internet. How many of you who are sitting in this room, you're watching me online right now? Wie viele von euch, die in diesem Raum sitzen oder jetzt via Internet zuschauen, haben gesagt, I'm going to spend 3 days fasting and only drinking water. Ich werde 3 Tage lang fasten und nur Wasser trinken und auf den Himmel hören, so that I can hear from heaven who I'm going to vote for. Damit ich vom Himmel höre, wen ich wählen soll. Anybody in this room has done that? Hat das irgendjemand aus diesem Raum hier gemacht? Okay. How many of you, wie viele von euch? Every single day you are going through all sorts of earthly information to figure out who you should vote for. Haben täglich alle möglichen Formen von irdischer Informationen durchsucht, um herauszufinden, wen ihr wählen sollt. Raise your hand. Be honest. Be honest. Don't lie to me. Wie viele haben das getan? Hebt die Hand. Seid ehrlich. Lügt mich nicht an. You every day have gotten information from this earth who you should vote for. Wie viele von euch haben jeden Tag Informationen von dieser Erde geholt, wen sie wählen sollen? The TV, the Internet, the social media, Christians, pastors. Aus dem Fernsehen, aus dem Internet, aus sozialen Medien, von anderen Christen, Pastoren. You're all raising your hands. We could go home now. Ihr hebt eure Hände. Wir können jetzt heimgehen. Because you are getting all your information from this earth and then you want to walk in the supernatural. How does it go? Denn ihr holt euch eure Informationen von dieser Erde und dann wollt ihr im Übernatürlichen wandeln. Wie soll das gehen? How does it go? Wie soll das gehen? I'm trying to wake the church up to think a little bit the way God thinks. Ich versuche, die Gemeinde Christi aufzuwecken, dass sie wenigstens ein bisschen so denkt, wie Gott denkt. Do you know what the Bible says? Wisst ihr, was die Bibel sagt? God sits on his throne and he laughs at the enemy. Gott sitzt auf seinem Thron und lacht über den Feind. So if God sits on his throne and laughs at the enemy, why do we panic from the enemy? Also wenn Gott auf seinem Thron sitzt und den Feind auslacht, warum haben wir dann Panik vor dem Feind? Why do we panic? What's that? Why do we panic? Warum haben wir so eine Panik? Oh my God, if the wrong man will be the president, it's going to be the destruction of the nation. Oh mein Gott, wenn der falsche Mann Präsident wird, bedeutet das die Zerstörung unserer Nation. Let me tell you what will be the destruction of the nation. Lasst mich euch sagen, was die Zerstörung dieser Nation sein wird. The Christians remain asleep and don't start to walk in the supernatural. That will be the destruction of the nation. Wenn die Christen weiter schlafen und nicht anfangen, im Übernatürlichen zu wandeln, das wird die Nation zerstören. So you've come here because you want to learn how to walk in the supernatural, so I will teach you. Ihr seid hierher gekommen, um zu lernen, im Übernatürlichen zu laufen. Ich werde euch lehren. Think about it. Denkt darüber nach. Heaven thinks solution. Every day you're taught to think problem. Der Himmel denkt Lösung. Ihr werdet jeden Tag gelehrt, Problem zu denken. Heaven works by faith. Every day we are infiltrated by fear. Der Himmel arbeitet mit Glauben. Uns wird jeden Tag Angst eingeflößt. Der Himmel ist ein Ort, an dem es nie irgendein Problem gab. Es gibt nur Lösungen dort. Nur Lösungen. Because God is not a God that thinks problem. Denn Gott ist kein Gott, der in Problemen denkt. You know, in the very, very, very beginning, when man sinned, wisst ihr, ganz am Anfang, als der Mensch sündigte, God already showed what he was thinking. Zeigte Gott schon, was er dachte. God already said, oh, by the way, before the foundation of the world, this solution was already here. Gott sagte schon damals, übrigens, vor Grundlegung der Welt hatte ich bereits eine Lösung für dieses Problem. God said to man, Gott sagte zum Menschen, sorry, this dress doesn't work. Tut mir leid, aber deine Kleidung taugt nichts. Ich meine, ich weiß, dass du nun weißt, dass du nackt bist, aber so taugt das nichts. So God killed an animal to give clothes to men. Deshalb tötete Gott ein Tier, um den Menschen zu bekleiden. Which pointed to Jesus Christ. Das wiederum deutete auf Jesus Christus hin. Christ does not show the problem. Jesus Christ is the solution. Jesus Christus zeigt nicht das Problem auf, er ist die Lösung. Jesus Christ never came to preach the bad news. Hey, you all a sinner, you bad guys, you are going to hell. Jesus kam nicht, um schlechte Nachrichten zu verbreiten. Hey, ihr seid alle Sünder, ihr seid böse Menschen, ihr werdet in die Hölle kommen. Jesus Christ came to preach the good news, which is the solution. Die Bibel sagt, Jesus Christus kam, um die gute Nachricht zu predigen. Das ist die Lösung. The Pharisees preached the bad news all the time. Jesus preached the good news. Die Pharisäer predigten dauernd schlechte Nachrichten. Jesus predigte die gute Botschaft. God is not a problem thinker. God is a solution thinker. Also Gott denkt nicht in Problemen, sondern in Lösungen. We have to learn to think the way God thinks if we want to walk in the supernatural. Wir müssen lernen, so zu denken, wie Gott denkt, wenn wir im Übernatürlichen wandeln wollen. Just think about this. Denkt einfach über Folgendes nach. What was the very first sermon that Jesus ever preached? Was war die allererste Predigt, die Jesus hielt? In Luke chapter 4. In Lukas Kapitel 4. The Spirit of the Lord is upon me. Der Geist des Herrn liegt auf mir. Has anointed me. Er hat mich gesalbt. Show you what terrible sinners you are. Um euch zu zeigen, welch schlimme Sünder ihr seid. You're all gonna be stuck and going to hell. Ihr werdet alle feststecken und in die Hölle gehen. You deserve to be sick and in poverty. Ihr habt es verdient, krank zu sein und in Armut zu leben. Why didn't you realize how bad people you are? Damit euch endlich klar wird, welch böse Menschen ihr seid. Now if you learn to obey me well and listen to my laws, then you're gonna get a little better. Wenn ihr lernt, mir gut zu gehorchen und auf meine Gesetze hört, werdet ihr etwas besser werden. What did Jesus come? Für was kam Jesus? He preached, the Spirit of the Lord is upon me to do what? Er predigte, der Geist des Herrn ist auf mir, um was zu tun? To open the eyes of the blind. Die Augen den Blinden zu öffnen. To set the captives free. Die Gefangenen freizusetzen. To preach good news to the poor. Den Armen die gute Nachricht zu verkünden. You tell me what's good news to the poor. Sagt mir, was für Arme eine gute Botschaft ist. You tell me. Erklärt es mir. If you're poor and can't pay your bills, wenn du arm bist und deine Rechnungen nicht bezahlen kannst, I'm gonna tell you and say, hey, work hard, obey God, study the Bible, then you can pay your bill. That's not good news. Und ich komme und sage dir, hey, arbeite hart, gehorche Gott, studiere die Bibel, dann wirst du deine Rechnungen bezahlen können. Das ist keine gute Nachricht. If you're poor, the good news is, until the end of your life, there will be never any poverty again in your life. Wenn du arm bist, ist die gute Nachricht, bis ans Ende deines Lebens wird es in deinem Leben keine Armut mehr geben. Jesus kam, um den Armen die gute Nachricht zu verkünden. Das bedeutet, die Armut ist vorbei, Leute. You know, most of you probably know. Wisst ihr, die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass ich, als ich nach Brasilien kam, die Kinder von San Luis in de Maranhão sah und 4 Monate lang weinte. And I lived here in Goiânia. Ich lebte hier in Goiânia. I talked to so many people and nobody wanted to do anything. Ich sprach mit so vielen Menschen und niemand wollte etwas tun. Ich sagte zu Debbie, lass uns etwas tun. Und wir gründeten einen Verein. Heute haben wir Häuser an vielen verschiedenen Orten in Brasilien. Auch in Goiânia. Wir hatten erst ein Treffen von Brazilian Kids Care. Wir planen nächstes Jahr 5 Waisenhäuser und mehrere andere Projekte zu eröffnen. Wenn ich an Armut glauben würde und wenn die gute Nachricht für die Armen wäre, du wirst es schaffen, deine Rechnungen zu bezahlen, dann könnten wir das nie machen. Es sind hier 2 Leute hier, die für unsere Finanzen in Brazilian Kids Care arbeiten. Fragt sie, egal wie viel ich ausgeben will, es fehlt niemals auch nur ein Cent. If I want to build houses for 10 million reais tomorrow, I can build them. Wenn ich morgen Häuser für die Kinder für 10 Millionen Reais bauen möchte, kann ich das tun. You know why? Wisst ihr warum? Because Jesus is a solution thinker and I've also learned to think like he thinks. Weil Jesus in Lösungen denkt und ich gelernt habe, so wie er zu denken. So I'm teaching the people who work with me to walk with me to stop thinking problem. Deshalb lehre ich die Menschen, die mit mir arbeiten, dass sie aufhören müssen, in Problemen zu denken. Because they keep looking at the problem, thinking problem, calculating in the natural and then want to walk in the supernatural. It doesn't work. Denn sie befassen sich mit dem Problem, denken an das Problem und kalkulieren im Natürlichen, wollen dann aber im Übernatürlichen wandeln. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Everything starts with how you think. Alles beginnt damit, wie du denkst. So because I've learned that, I get excited when I'm confronted with problems. Deshalb, weil ich das gelernt habe, bin ich begeistert, wenn ich mit Problemen konfrontiert werde. I tell people, put the problems on my desk. Ich sage den Leuten, leg mir die Probleme auf meinen Schreibtisch. Put them on my desk. Leg sie mir auf den Schreibtisch. But the moment I look at the problem, I think solution. Denn in dem Moment, wo ich das Problem betrachte, denke ich in Lösungen. Before your body has ever been sick, God was already thinking healing. Bevor dein Körper jemals krank war, hat Gott bereits Heilung für dich gedacht. Before you were ever in financial difficulties, God already thought provision. Bevor du jemals in finanziellen Schwierigkeiten warst, dachte Gott für dich bereits Versorgung. The doctor could ever say to you that you can never have children. God already thought fruitfulness. Bevor der Arzt irgendetwas zu dir sagte, dass du nie Kinder haben kannst, dachte Gott für dich schon Fruchtbarkeit. Think about this. Denk darüber nach. But we, with our stinking thinking, thinking want to walk in the supernatural without changing the way we think. Aber wir mit unserem stinkenden Denken wollen im Übernatürlichen wandeln, ohne zu verändern, was wir denken. This is why I love the prophetic. Deshalb liebe ich das Prophetische. Because the prophetic, so many times it confronts your thinking. Denn das Prophetische konfrontiert oftmals unser Denken. So God looks at your situation. Gott schaut auf deine Situation. God sees the now. Er sieht das Jetzt. But he already thinks the tomorrow. Aber denkt bereits das Morgen. So he began to speak what he thinks. Deshalb beginnt er das zu reden, was er denkt. Victory, fruitfulness, success, prosperity, healing. Sieg, Fruchtbarkeit, Erfolg, Wohlstand, Heilung. So my friend, look at your life and see what you're thinking. Also mein Freund, schau auf dein Leben, sieh dir an, was du denkst. Reinhard, you don't even know my past. Reinhard, du kennst meine Vergangenheit nicht. I know your past. I'm happy to know your future. Ich muss deine Vergangenheit nicht kennen. Ich bin glücklich darüber, deine Zukunft zu kennen. Your future started 2000 years ago when Jesus paid it all. It's written in the Bible and on my arm. Deine Zukunft begann vor 2000 Jahren, als Jesus für alles bezahlte. So steht es in der Bibel und auf meinem Arm. It has to be true. Und es muss wahr sein. If it's written in the Bible. Wenn es in der Bibel steht. Think about this. Denk darüber nach. When Jesus went to the cross, when he sealed the new covenant for us, als Jesus ans Kreuz ging und den neuen Bund für uns besiegelte, everything was about solution. Ging es nur um Lösungen. Because that's how God thinks. Denn so denkt Gott. God before the foundation of the world already thought the solution long before men sinned. Gott dachte vor Grundlegung der Welt die Lösung lange bevor die Menschen sündigten. Once we learn to literally change the way we think. Wenn wir endlich lernen buchstäblich unsere Denkweise zu verändern. We have learned to make the first step to walk in the supernatural. Haben wir den ersten Schritt gelernt, um im Übernatürlichen zu wandeln. For instance, zum Beispiel. Just think. Überleg, denkt mit. When there is a danger, which I believe that word should be removed from every Christian's vocabulary. Danger? Yes. Quando ha un pericolo. Do you believe in danger? I don't. Good, thank you. Wenn da irgendeine Gefahr ist, wobei ich denke, dass das Wort Gefahr aus dem Wortschatz jedes Christen gestrichen werden sollte, glaubst du an Gefahr? Nein. Danke. For Christians, there are no danger. Für Christen gibt es keine Gefahr. Oh, it's dangerous. Oh, das ist gefährlich. I mean, what can be dangerous if there are angels around you? Ich meine, was kann gefährlich sein, wenn du von Engeln umgeben bist? Listen. Hört mir zu. Daniel and me have decided. Daniel und ich haben beschlossen. Actually, he decided that I agreed with him. Eigentlich hat er das entschieden und ich habe ihm zugestimmt. That every single wife in the world thinks danger when her husband drives. Did I decide that? Yes, you did decide. Dass wirklich jede Frau es gefährlich findet, wenn ihr Ehemann Auto fährt. Ja, du hast das entschieden, Daniel. Verdade. Obrigado, Jessica. Das stimmt einfach. Danke, Jessica. Careful, it's dangerous. Sei vorsichtig, es ist gefährlich. No, I'm gonna invent a new car. Ich werde ein neues Auto erfinden. I'm gonna be richer than Elon Musk. Und werde damit reicher werden als Elon Musk. I'm gonna invent a car where the wife as the passenger will have a steering wheel and a brake. Ich werde ein Auto erfinden, wo die Ehefrau ein Lenkrad und eine Bremse hat, wenn sie Beifahrerin ist. She doesn't need a pedal to accelerate, just the steering wheel and the brake. Sie braucht kein Gaspedal, nur ein Lenkrad und eine Bremse. So that the husband cannot drive anymore so close to the car in front. Damit der Mann nicht mehr so nah auffahren kann. You know, so then finally the wives don't have to think danger anymore either. Dann nämlich müssen die Ehefrauen endlich auch nicht mehr so viel gefährlich think finden. About it. Think about it. Aber denk darüber nach. So many situations every day we see danger. When God said that there were angels watching over us. Wir sehen täglich in so vielen Situationen eine Gefahr, obwohl Gott doch sagte, dass da Engel sind, die über uns wachen. But Reinhard, if there are angels around me, then why did I experience this? Aber Reinhard, wenn da Engel um mich sind, warum erlebe ich das dann? Listen, you will always experience what you believe, and what you believe is what you first have been thinking. Hört zu, ihr werdet immer das erleben, was ihr glaubt, und euer Glaube ist das, was ihr zuvor gedacht habt. Believing starts with thinking first. Glauben beginnt zunächst mit dem Denken. What would happen if from now on you only think angels, victory, prosperity, paid bills, healing, miracles? What would happen? Was würde geschehen, wenn ihr von jetzt an nur noch Engel, Sieg, Wohlstand, bezahlte Rechnungen, Heilungen, Wunder denken würdet? Was würde passieren? What would happen if you would refuse to think danger? Was würde geschehen, wenn ihr es ablehnen würdet, Gefahr, problems, Probleme, destruction, die Zerstörung zu denken? You would never allow this thought in your mind. Wenn ihr solche Gedanken nicht mehr erlauben würdet, you would make the first step to walk in the supernatural. Du würdest den ersten Schritt ins Übernatürliche machen. There is no devil in the world that is responsible for what you think. Es gibt keinen Teufel in der Welt, den du verantwortlich machen kannst für das, was du denkst. We have to understand that we are responsible for every thought in our heart. Wir müssen verstehen, dass wir selbst verantwortlich sind für jeden Gedanken in unserem Herzen. You know, the thoughts that we think in our hearts are absolutely our responsibility. Die Gedanken, die wir in unserem Herzen denken, unterliegen absolut unserer eigenen Verantwortung. Honestly, people, ehrlich, Leute. You, I guarantee you, ich garantiere euch. No way that anybody will walk in the supernatural until first he changes what and the way he thinks. Dass es keine andere Möglichkeit gibt, im Übernatürlichen zu wandeln, als zuallererst zu verändern, was und wie du denkst. But you know what the sad thing is? Aber wisst ihr, was dabei traurig ist? The sad thing is, our wrong thinking has become so natural to us that we are not even aware that it's wrong. Das Traurige ist, dass unser falsches Denken so normal für uns geworden ist, dass uns nicht einmal bewusst ist, dass wir falsch denken. Think about it. Denk darüber nach. Do you know, I'm so convinced. Ich bin so überzeugt. I'm convinced of a lot of things. Ich bin von so vielem überzeugt. I mean, in fact, I only say, I don't know, maybe 20% of the things that I know. Tatsächlich sage ich nur etwa 20% der Dinge, die ich weiß. God has shown me many, many, many things about the end times and the world and all this stuff. Gott hat mir viele, viele Dinge über die Endzeit der Welt und all das gezeigt. 2019, God has used me to prophesy the COVID. 2019 hat mich Gott gebraucht, um Corona vorherzusagen. In 2021, I prophesied the war in Europe. 2021 habe ich den Krieg in Europa prophezeit. So I've seen many things about the future. Also, ich habe viele Dinge über die Zukunft gesehen. But let me tell you something. Aber lasst mich euch etwas sagen. We Christians have to wake up to the fact if we want to change our nations. Wir Christen müssen der Tatsache ins Auge schauen und aufwachen, dass wenn wir unsere Nation verändern wollen, that there has never ever been a war going on like it is today in the spiritual world. Dass es jetzt in der geistigen Welt solch einen Krieg gibt, wie es ihn bisher noch niemals gegeben hat. Nie. Where all the demonic forces are joining together to make sure that humanity has been captivated by lies and by fear. All die dämonischen Kräfte arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass die Menschheit von Lügen und Angst gefangen gehalten wird. Think about this. Denk darüber nach. We think that all those, what do you call those theories? Like conspiracy? Yeah, all those conspiracy theories. We believe so much of that. Wir glauben so viel von diesen Theorien, diesen Verschwörungstheorien. The biggest conspiracy is going on right now in the spiritual world. Doch die größte Verschwörung findet genau jetzt in der geistigen Welt statt. All the wicked forces are making sure that humanity believes the lies and is gripped by fear. All die bösen Kräfte stellen gemeinsam sicher, dass die Menschheit ihre Lügen glaubt und von Angst ergriffen wird. Genau jetzt liegt die Lösung für jede einzelne Nation auf der Welt in den Händen von Christen. Sie liegt nicht in den Händen von sonst jemandem, sie liegt in den Händen von Christen. Wir als die Kinder Gottes können die Kraft Gottes offenbaren. Denk darüber nach. And if we understand that every single one of us is the solution to the mess in our country. Und wenn wir begreifen, dass jeder einzelne von uns die Lösung für das Chaos in unserem Land ist, then never will fear grip our hearts. Dann wird die Angst niemals unsere Herzen ergreifen. You know, Daniel and me were sitting in the plane today. Wisst ihr, Daniel und ich saßen heute im Flugzeug. And I was talking about a book that I think every single Christian should read. I really think so. Ich sprach über ein Buch, von dem ich denke, dass meiner Meinung nach jeder Christ es lesen sollte. It's called The Fox's Book of Martyrs. Es heißt Buch der Märtyrer von John Fox. Listen, every Christian should read this book. Hört, jeder Christ sollte dieses Buch lesen. Daniel started to read it. Daniel begann es zu lesen. And it messed him up so bad he couldn't go to sleep last night. Es hat ihn so aufgewühlt, dass er letzte Nacht nicht schlafen konnte. And today he showed me, he read to me from the book on the plane. Heute las er mir im Flugzeug aus dem Buch vor. How the apostle James died. It was James, right? Died the death of the martyr. Wie der Apostel Jakobus den Märtyrertod starb. Smile on their face. Mit einem Lächeln auf seinem Gesicht. Joy coming out of their mouth. Und mit Freude, die aus seinem Mund hervorkam. Praising Jesus. Jesus lobend. Zero fear in their hearts. keine Angst im Herzen. If you read what the early Christians lived, no wonder they changed the world. Wenn ihr lest, was die frühen Christen lebten, ist es kein Wunder, dass sie die Welt veränderten. In fact, after Daniel showed this to me, I said to Daniel, after you read this book, there can only be one desire. You want to die as a martyr too. Nachdem Daniel mir das gezeigt hatte, sagte ich zu ihm, wenn du dieses Buch durchgelesen hast, wirst du nur noch einen Wunsch haben, auch als Märtyrer zu sterben. The people who were martyred for the faith lived in greater victory than the nice people in the happy country having a little Christian life. Die Menschen, die für ihren Glauben ermordet wurden, lebten in größerem Sieg als die netten Leute, die in einem glücklichen Land ein kleines christliches Leben führen. Think about it. Denkt darüber nach. What are we afraid of is not the real question. The real question is why are we afraid of what we are afraid of? Wovor fürchten wir uns? Das ist nicht die richtige Frage. Die richtige Frage ist, warum fürchten wir uns vor dem, wovor wir Angst haben? You know why were we afraid of? Wisst ihr, warum wir Angst haben? Because we have allowed our hearts to be infiltrated with the thinking of demons. Weil wir unseren Herzen erlaubt haben, sich vom Denken der Dämonen infiltrieren zu lassen. The devil will always think problems and through that he will cause fear in our heart. Und der Teufel wird immer in Problemen denken und dadurch Furcht in unserem Herzen verursachen. Der Arzt sagt, Sir, I have to talk to you. Ich muss mit Ihnen reden. Think with me, please. Bitte denk mit. If the doctor looks into your eyes and says, I'm sorry, I have to tell you something. Wenn der Arzt dir in die Augen schaut und sagt, es tut mir leid, ich muss Ihnen etwas sagen. Be honest. Seid ehrlich. What's the first thing that you think? Was denkt ihr als erstes? Problem. Problem. Oh no. Oh nein. What's he gonna say to me now? Was wird er mir jetzt sagen? Oh no. Oh nein. As a Christian, you should think like this. Als Christ solltest du so denken. I really don't care what you're gonna tell me because I already know what Jesus said that he carried my sicknesses on the cross. Es ist mir wirklich egal, was sie mir jetzt sagen werden, denn ich weiß, was Jesus sagt und dass er meine Krankheit am Kreuz getragen hat. But what do we think? Und was denken wir? We think problem from morning to night because that's how the devil has programmed us. Wir denken von morgens bis abends in Probleme, denn so hat uns der Teufel programmiert. Programmed us through a system called world to always think problems. Er hat uns in ein System hineinprogrammiert, das Welt heißt und ununterbrochen in Problemen denkt. Und dann sagen wir, I wanna see miracles. Ich möchte Wunder sehen. Listen, you will always see what you think. Hört, ihr werdet immer sehen, was ihr denkt. You think problems, you're gonna see problems. Wenn ihr in Problemen denkt, werdet ihr Probleme sehen. See difficulties, you're gonna see difficulties. Ihr denkt an Schwierigkeiten, ihr werdet Schwierigkeiten sehen. You think poverty, you're gonna see poverty. Wenn ihr in Armut denkt, werdet ihr Armut sehen. So I think prosperity. Also ich denke Wohlstand. I think victory. Ich denke Sieg. I think solution. Ich denke Lösungen. I think supernatural. Ich denke übernatürlich. I think power. Ich denke Kraft. Clayton, please come here. Clayton, bitte komm mal her. If ever in my life has been a perfect example of the supernatural, is my son. Wenn es je in meinem Leben ein perfektes Beispiel für das Übernatürliche gegeben hat, dann ist das mein Sohn. Nobody who has known Clayton 2.5 years ago can ever deny the supernatural power of God. Niemand, der Clayton vor 2.5 Jahren gekannt hat, kann die übernatürliche Kraft Gottes noch verleugnen. A son that lived in our orphanage. Ein Sohn, der in unserem Waisenhaus lebte. Timid. Ängstlich. Shy. Scheu, quiet, leise, sat in his little corner, saß in seiner kleinen Ecke. After a few months living with us, nachdem er ein paar Monate mit uns gelebt hatte, he prophesied, he healed the sick, prophezeite er heilte die Kranken. His life has been transformed, sein Leben wurde so verwandelt, that is bringing glory to Jesus in the most incredible way. Dass es Jesus auf höchst wunderbare Weise verherrlicht. We did a prophetic dynamic at our school, and the most powerful of every single prophetic word came from his mouth. Wir hatten eine prophetische Übung in unserer Schule und das kraftvollste prophetische Wort kam aus seinem Mund. I asked the people to prophesy without knowing who they prophesied to. Ich bat die Leute zu prophezeien, ohne dass sie wussten, wem sie prophezeien sollten. A woman who was about to move to America and was very nervous about it. Eine Frau, die plante, nach Amerika umzuziehen und deswegen sehr aufgeregt war. Clayton says, I see the American flag. Sagte Clayton, ich sehe die amerikanische Flagge. I went, that's my boy. Ich dachte bei mir, das ist mein Junge. That's my boy. Das ist mein Junge. So look. Also schau, what happened? Was ist geschehen? One of the first things we taught him is to change the way you think. Eines der ersten Dinge, die wir ihm beibrachten, war, dass er seine Denkweise ändern sollte. When he was studying every day for many hours, about 10 hours a day. Er lernte damals viele Stunden am Tag, etwa 10 Stunden täglich. He kept thinking. Er dachte immer, That I can't. Papa, ich kann das nicht. That I can't. Papa, ich kann das nicht. I wrote down, we wrote down on a board where he was studying. Wir schrieben auf eine Tafel bei seinem Schreibtisch. I can't is forbidden in this house. Ich kann das nicht, ist verboten in diesem Haus. Impossible is forbidden in this house. Unmöglich ist verboten in diesem Haus. I said to him, ich sagte zu ihm, you can think it's hard, but you can never think I can't. Du kannst denken, es ist schwer, aber du darfst nie denken, ich kann es nicht. These thoughts you cannot permit. Diese Gedanken darfst du nicht zulassen. So he learned to think differently and then he began to believe differently and act differently. So lernte er, anders zu denken, und dann begann er, anders zu glauben und anders zu handeln. Really, I should go out and eat and he should teach here. Wirklich, ich sollte rausgehen und etwas essen und er sollte hier lehren. But you know, when I saw the powerful transformation in his life, because he learned how to think is the key to the supernatural. Wisst ihr, ich sah diese kraftvolle Veränderung in seinem Leben, weil er gelernt hatte, dass richtiges Denken der Schlüssel zum Übernatürlichen ist. Nobody is responsible for your thinking but you. Niemand ist für dein Denken verantwortlich, außer du selbst. So you have to take responsibility for every thought you think. Also du musst für jeden Gedanken, den du denkst, Verantwortung übernehmen. But how do we change your thoughts? Aber wie verändern wir unsere Gedanken? Reinhard, I've tried to change my thoughts, but I can't. Reinhard, ich habe versucht, meine Gedanken zu ändern, aber es gelingt mir nicht. My mom was always negative, my dad was always negative, even my grandma. Everybody was ever negative in my family. Meine Mutter war immer negativ, mein Vater war immer negativ, sogar meine Großmutter. Alle in meiner Familie waren immer negativ. It's not my fault. Es ist nicht meine Schuld. Well, may I suggest something to you? Darf ich dir etwas vorschlagen? The moment you became a Christian, you had a brand new DNA given to you. In dem Augenblick, als du ein Christ wurdest, wurde dir eine brandneue DNA gegeben. It's the DNA of Jesus, and Jesus never thought problem. Es ist die DNA von Jesus, und Jesus dachte nie in Problemen. He doesn't think problem. Er denkt nicht Problem. Jesus came to show us what to think. Jesus kam, um uns zu zeigen, was wir denken sollen. Hey people, the Spirit of the Lord is upon me. Hey Leute, der Geist Gottes liegt auf mir. Not preaching bad news, preaching good news. Nicht um schlechte Nachrichten zu verkünden, sondern gute Nachrichten. The captives in prison, setting them free. Die Gefangenen sollen nicht im Gefängnis leben, sondern freigesetzt werden. Not telling the poor just keep living in poverty, God loves you. No. Telling them it's over. Die Armen sollen nicht hören, dass sie arm bleiben sollen und dass Gott sie liebt, sondern um ihnen zu sagen, dass die Armut vorbei ist. Oh, and by the way, let me tell you what I think. Ach, und übrigens, lasst mich euch mitteilen, was ich this denke. Is the acceptable year of the Lord, the year of Jubilee. Das ist das angenehme Jahr des Herrn, das Jubeljahr. Year of restoration. Das Jahr der Wiederherstellung. Year where everything will be given back. Das Jahr, in dem alles zurückgegeben wird. The end of slavery. Das Jahr, in dem alle Sklaverei beendet learn wird. To think how Jesus taught us to think. Lernt zu denken, wie Jesus uns lehrte zu denken. And then you have made the first step to walk in the supernatural. Dann habt ihr den ersten Schritt gemacht, um im Übernatürlichen zu wandeln. So if you're smart, also wenn du weise bist, you're going to go to somebody that is very close to you. Dann gehst du zu jemandem, der dir sehr nahe ist. Your wife, your husband. Deine Ehefrau, dein Ehemann. Your boyfriend, your girlfriend. Dein Freund, deine Freundin. And you tell him. Und du sagst. When you ever hear me express a negative thought, please will you stop me? Wenn du jemals einen negativen Gedanken aus meinem Mund hörst, würdest du mich bitte stoppen? Out of the abundance of the heart, which is thoughts, the mouth speaks. Aus der Fülle des Herzens, das sind die Gedanken, spricht der Mund. So the mouth speaks from what is in your heart and the heart thinks. Also der Mund spricht das aus, was im Herzen ist und das Herz denkt. Because Mark 7:21 says out of the heart come the bad thoughts. Denn Markus 7:21 sagt, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken. So when you speak negative, I can already tell you, you think negative. Wenn du also negative Dinge aussprichst, kann ich dir klar sagen, dass du auch negativ denkst. When you speak problems, I can already tell you, you think problems. Wenn du von Problemen sprichst, dann weiß ich, dass du auch in Problemen denkst. So find somebody and say. Also such dir jemand und bitte ihn. If you hear me speak problem and not solution, stop me. Wenn du mich von Problemen sprechen hörst und nicht von Lösungen, stoppe mich. When this guy first moved into my house. Als Daniel in mein Haus zog. He was thinking and speaking bad about himself all the time. Dachte und sprach er die ganze Zeit schlecht von sich selbst. One day I said, I have to do something about this. Eines Tages sagte ich zu mir, ich muss da etwas tun. I said, stop walking through my house cursing yourself. Ich sagte, hör auf, durch mein Haus zu laufen und dich selbst zu verfluchen. Hör auf damit. Remember? Erinnerst du dich? He always was thinking bad about himself. Er dachte ständig negativ von sich selbst. I was already thinking best translator in the world, man of God, powerful, incredible, successful, fruitful, and he was still thinking bad about himself. Ich dachte bereits bester Übersetzer der Welt, Mann Gottes, kraftvoll, unglaublich erfolgreich, fruchtbar, aber er dachte ständig schlecht von sich selbst. And I was not going to change my thinking, so he had to change his thinking. Und weil ich nicht bereit war, mein Denken zu verändern, musste er sein Denken verändern. It's true. Das ist wahr. Look at the incredible transformation as Daniel has learned to think right. Betrachtet die unglaubliche Veränderung von Daniel, der gelernt hat, richtig zu denken. So, also, watch what you think. Passt auf, was ihr denkt. Do not allow this thought to be part of your life. Erlaubt diesen Gedanken nicht, Teil eures Lebens zu sein. Don't stop them and don't fight them, replace them. Stoppt sie nicht, kämpft nicht gegen sie, sondern ersetzt sie. Don't do that. Macht das nicht. Do not walk around and say, I have to stop thinking danger. I have to stop thinking danger. If you do this, you're never going to win. Lauf nicht herum und sag, ich muss aufhören, die Gefahr zu denken. Ich muss aufhören, die Gefahr zu sehen. Denn so wirst du nicht diese Gedanken überwinden. Niemals. Keep focusing now on the negative thought. Denn so bleibst du fokussiert auf die negativen Gedanken. So instead of fighting the negative thought, replace it with a positive thought. Anstatt gegen den negativen Gedanken zu kämpfen, ersetze ihn mit einem positiven Gedanken. I'm going to show you how this works and then I'm going to let you go home because tomorrow we're going to be back at 9. Ich werde euch zeigen, wie das geht und dann werde ich euch heimgehen lassen, weil wir morgen um 9 Uhr zurück sein werden. Murilo, please put the picture up for me. Murilo, bitte zeige das Bild, when I sent you. Das ich dir geschickt habe. So look how simple this works. Also schaut, wie einfach das funktioniert. Now you can turn the light off. Ihr könnt jetzt das Licht hier vorne ausschalten. Okay, so now look at this. Also schaut. I'm going to teach you one of the most powerful spiritual lessons anybody ever taught you. Ich werde euch eine der kraftvollsten geistlichen Lektionen erteilen, die euch jemals jemand gelehrt hat. What I'm going to teach you now is from the Bible. Was ich euch jetzt lehre, ist aus der Bibel. I want everyone to look at this beautiful red butt. Ich möchte, dass ihr alle auf diesen wunderschönen roten Hintern schaut. Look at it. Seht ihn euch an. I want everybody to put this picture in your heart. Ich möchte, dass jeder von euch dieses Bild in sein Herz aufnimmt. Look at it. Don't look at your neighbor, don't look at me, look at this picture. Seht nicht mich oder euren Nachbarn an, schaut das Foto an. Betrachtet genau diesen roten Hintern. Go. Focus on that picture. Konzentriert euch auf das Foto. Right. Everybody looking? Seht ihr das alle? Got this in your heart. Habt ihr es in eurem Herzen? All right. Gut. Now I would like, please, everybody to close their eyes. Jetzt möchte ich bitte, dass ihr alle eure Augen schließt. Close your eyes. Schließt die Augen. And I really want you to obey me. Und ich möchte wirklich, dass ihr mir gehorcht. Do exactly what I'm asking you to do. Tut genau das, was ich euch jetzt sage zu tun. Do not think about that red butt. Denkt nicht an diesen roten Hintern. God does not want you to think about that red butt. Gott möchte nicht, dass ihr an diesen roten Hintern denkt. I do not allow you to think about that red butt. Ich erlaube euch nicht, an diesen roten Hintern zu denken. Stop thinking about the red butt. Hört auf, an diesen roten Hintern zu denken. Don't think about the red butt. Denkt nicht an den roten Hintern. All right, open your eyes. Gut, öffnet eure Augen. Be very honest. Seid ganz ehrlich. Christians don't lie. Well, Christians are not supposed to lie. Christen lügen nicht, sollten nicht lügen. How many of you? Wie viele von euch? Were still thinking about the red butt when you had the eyes closed. Dachten immer noch an den roten Hintern, als sie ihre Augen geschlossen hatten. Basically everybody. Fast jeder, ja. Look at this. Schaut euch das an. I even told you God does not want you to think about the red button. You still did. Ich sagte sogar zu euch, dass Gott nicht möchte, dass ihr an diesen roten Hintern denkt, aber ihr habt es trotzdem getan. See, God doesn't want you to think problems and we still do. Schaut, Gott möchte nicht, dass wir in Problemen denken und wir tun es dennoch. God doesn't want you to think difficulties and sickness and disease and danger, but we still do. Gott möchte nicht, dass wir in Schwierigkeiten, Krankheit, Leid und Gefahr denken, aber wir tun es immer noch. Look what God wants you to do. Schaut, was Gott möchte, was wir tun sollen. Everybody, please close your eyes again. Schließt bitte alle wieder eure Augen. And now, do what I'm telling you to do. Jetzt tut, was ich euch sage. Think about your dream vacation. Denke an deinen Traumurlaub. Elon Musk has given you all of his money. Elon Musk gibt dir sein ganzes Geld. The richest man in the world. Der reichste Mann der Welt. And you can go to any place in the world you want on vacation. Und du kannst an jeden beliebigen Ort auf der Welt gehen, an dem du Urlaub machen möchtest. You can stay as long as you want to stay. Du kannst so lange bleiben, wie du willst. Spend as much as you want to spend. Du darfst so viel Geld ausgeben, wie du möchtest. Take any anybody you want to take. Du kannst jeden mitnehmen, den du mitnehmen möchtest. Think about that incredible vacation. Stell dir diesen unglaublichen Urlaub vor. No limits financially. Keine finanziellen Grenzen. You can go there in a private jet if you want to. Du kannst mit einem Privatjet fliegen, wenn du willst. Stay as long as you want on that vacation. Und du darfst dort so lange bleiben, wie du möchtest. Think about that vacation. Denke an diesen Urlaub. All right, please open your eyes. Okay, bitte öffnet eure Augen. How many of you were thinking about the red butt? Wie viele von euch haben an den roten Hintern gedacht? Not a single person. Keine einzige Person. You see? Ihr seht? It was very easy for you to think the right thing. Es ist sehr einfach für euch, das Richtige zu denken. Very easy. Sehr einfach. When I keep telling you don't think about the red butt, you can't stop. Wenn ich euch befehle, nicht an den roten Hintern zu denken, könnt ihr nicht aufhören, an ihn zu denken. Philippians 4, verse 8 says. Philipper 4, Vers 8 sagt, schließlich, Brüder, was auch immer gut ist, was auch immer freundlich ist, was auch immer lohnenswert ist, denkt über diese Dinge nach. Kolosser 3, Vers 3 sagt, setzt eure Gedanken auf das, was oben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Wir wurden gelehrt, gegen die negativen Gedanken zu kämpfen, aber das ist unbiblisch. Man hat uns gelehrt, dass wir gegen den Gedanken von Versagen und Niederlage kämpfen müssen. Das ist unbiblisch. Wir sollen gegen keinen einzigen Gedanken kämpfen. Du sollst dein negatives Denken ersetzen durch richtiges biblisches Denken. Also wenn ein Gedanke zu dir kommt, ach, ich werde nie Erfolg haben, kämpfe nicht gegen diesen Gedanken. Start to think this. Beginne so zu denken. I'm more than a conqueror through Christ Jesus. Ich bin mehr als ein Überwinder durch Jesus Christus. I can do everything through Christ who loved me. Ich kann alles tun durch Christus, der mich liebt. Nothing can stop me because Christ lives in me and I live in him. Nichts kann mich aufhalten, denn Christus lebt in mir und ich lebe in ihm. Greater work shall do him who believes in him and I believe in him, so I will do greater work. Wer an ihn glaubt, wird größere Werke tun. Ich glaube an ihn, also werde ich größere Werke tun. So never again fight a negative thought, but never again think it either. Also kämpfe nie wieder gegen negative Gedanken und denke auch keine negativen Gedanken mehr. You replace it. Ersetze sie. The moment it comes, you simply make a choice. In dem Moment, wo ein schlechter Gedanke kommt, treffe einfach eine Entscheidung. Think victory, think success, think solution and never again problem. Denke Sieg, denke Erfolg, denke Lösung und nie mehr Problem. Wenn das ein Lebensstil wird, hast du deinen ersten Schritt für ein Leben im Übernatürlichen getan. I had to learn this. Ich musste das lernen. When I began to pray for the sick, als ich begann, für die Kranken zu beten, this was my biggest thoughts. War dies mein größter Gedanke. So what if I pray for them and they don't get healed? Was, wenn ich für sie bete und sie werden nicht gesund? And I fought these thoughts and I never saw people healed. Solange ich diese Gedanken hatte, wurde nie ein Kranker geheilt. Nie. One day I began to think people healed. Eines Tages begann ich es zu denken. Kranke wurden geheilt. I began to think miracle. Ich begann an Wunder zu denken. I began to think barren women having babies. Ich dachte, dass unfruchtbare Frauen Babys haben. I've seen hundreds of them getting pregnant. Ich habe inzwischen hunderte Frauen erlebt, die schwanger wurden. Wenn du einmal gelernt hast zu denken, wie Gott denkt, und das ist Sieg, Lösung, Erfolg, Fruchtbarkeit, you made the first step to walk in the supernatural. Hast du den ersten Schritt gemacht, um im Übernatürlichen zu wandeln. Guys, Leute, it's been so good to see you. Es war so gut, euch zu sehen. So many of you that I have known for a long time. So viele, die ich schon lange kenne. Some of you have never seen. Manche von euch habe ich noch nie gesehen. It's been really wonderful to see you guys. Es war wirklich wunderbar, euch zu sehen, Leute. But ask you to do me a favor. Darf ich euch um einen Gefallen bitten? We've traveled here from Sao Paulo. Wir sind von Sao Paulo hierher gereist. We've had a very, very busy weeks. Wir hatten davor sehr arbeitsintensive Wochen. Deshalb möchte ich euch bitten, dass wir gehen dürfen, um etwas zu essen und uns danach zu erholen. Wir werden morgen wieder da sein und euch gerne den ganzen Tag dienen. See you guys tomorrow. Wir sehen euch morgen, Leute.